Dicken Engel mit dem Thorsten. Heute sind ganz, ganz viele Blogposts erschienen und der Thorsten hat gesagt, er möchte sich gern der Basis-TM stellen. 218 dieser Basis sind da. Ich freue mich. Thorsten, Statement von dir. Ja, ziemlich stressige Woche hinter uns. Wir sind alle, oder jedenfalls ich und ich glaube auch im Bufo, sind sehr viele Leute erschöpft. Ja, viele, viele unschöne Dinge. Nicht nur, das muss ich dazu sagen, das, was Anne gemacht hat, ist unschön, sondern es ist auch unschön, was auf Twitter passiert ist. Was immer noch auf Twitter passiert. Es ist unschön, was auf Facebook passiert. Es ist unschön, was teilweise Leuten hier angedroht wird und was getan wird. Aktuell eskaliert etwas, von dem ich meine, dass wir gemeinsam herausfinden müssen, was es ist. Es kann meines Erachtens nach nicht nur daran liegen, dass sich irgendjemand etwas auf den Bauch pinselt. Das kann nicht die Ursache sein. Das hat es früher schon gegeben. Das sind Meinungsäußerungen. Ich bin der Meinung, dass es wichtig für uns ist, herauszufinden, genau herauszufinden, was die eigentliche Ursache für Eskalation ist, für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und ich bin auch der Meinung, ich habe ja schon ein paar Gedanken dazu geäußert heute auf meinem Blogpost. Und ich bin der Meinung, dass wir darüber reden müssen. Und ich finde es immer wichtiger, dass wir miteinander reden, statt übereinander. Und es ist auch, wie gesagt, wichtig, dass wir vielleicht mal einfach aufhören, uns irgendwelche Schuldzuweisungen zuzumachen, sondern einfach zu fragen, eigentlich unser Problem. Und ich stelle fest, nicht ich habe ein Problem, sondern wir alle haben ein Problem. Wir alle haben ein Problem, wenn es der Piratenpartei gerade so geht, wie es ihr jetzt gerade geht, dann sollten wir uns Gedanken machen, was los ist. Das war's. Danke, Thorsten. So, ich sag das noch mal kurz, wie wir das machen mit der Wortmeldungsliste. Nach den wenig überzeugenden Erfahrungen mit Pets, nach den wenig überzeugenden Erfahrungen im Pet-Chat machen wir im Mumble-Chat machen wir das heute so. Eine Chat-Nachricht an mich direkt, bitte hier im Mumble-Chat. Dann damit setzt ihr euch auf die Wortmeldungsliste. Jemand, der mir etwas postet, was ich nicht gepostet haben möchte hier in den Pet-Chat, hat damit leider keine weitere Möglichkeit mehr, sich zu Wort zu melden. Das wäre jetzt irgendwie schade. Deswegen ganz klein bisschen Disziplin und dann kriegen wir das alle irgendwie hin. So, dann der Wastel möchte den ersten Beitrag haben. Ja, Thorsten, du hast ja vorhin gesagt, dass wir alle ein Problem hätten. Ich möchte dem widersprechen. Ich möchte dem ganz entschieden widersprechen. Ich glaube, es haben nur ganz wenige ein Problem innerhalb der Piratenpartei bei dem, was gerade passiert. Ich glaube, dass nur ganz wenige überhaupt dieses Problem so sehen, wie du es gerade geschildert hast. Ich glaube, dass die meisten der Piraten innerhalb der Partei eine ganz gehörige Portion Unmut darüber empfinden, wie einzelne Sachen gelaufen sind. Da stimme ich dir zu. Aber sowohl was Anne gemacht hat, als auch wie die Reaktionen darauf gelaufen sind, sind, glaube ich, nicht begründet aufgrund einer Mehrheitsmeinung innerhalb der Partei. Ich glaube, das sind ganz wenige, die das nach oben gespielt haben, die das hochgekocht haben. Es ist viel mehr, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Bist du fertig? Also, Also, ich ich danke, bin fertig, ja. ich danke dir für die Worte. Sehe ich im Wesentlichen auch so. Aber ich nehme halt eben auch wahr, und deswegen habe ich es so betont, dass das, was auf Twitter teilweise eben auch gelaufen ist, nicht nur gegen mich, sondern auch gegen andere, teilweise schon unterirdisch war. Und das darf man nicht vergessen. Ich sehe es aber auch so, und das habe ich auch heute vielleicht versucht, zumindest in unserem Blogpost, in meinem Statement wirklich auch nochmal darzustellen. Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Aber die heraufzubeschwören, nutzt in der aktuellen Lage nichts. Ich glaube, wir sollten über die Probleme sprechen, die beispielsweise wirklich jetzt auch zutage gekommen sind. Und ich glaube, dass es wirklich auch daran liegt, dass uns gemeinsame Werte fehlen, dass uns eine gemeinsame Wertebasis fehlt. Und darüber, meine ich, könnten wir uns vielleicht in Zukunft annähern. Aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung von mir. Nächste Äußerung von Tom in Eckenklammern. Hallo Thorsten. Also ich will eigentlich gar keine Frage stellen, sondern ich will vielleicht, also ich bin von der SG Social Media und ich habe sozusagen relativ nah mitbekommen auf Facebook, was sozusagen Unmut produziert hat. Und ich glaube eigentlich, was das größte Problem war, ist, dass man sich so ein bisschen alleingelassen gefühlt hat, aufgrund der Tatsache, dass es eben so lange keine Äußerung von euch aus dem Vorstand gab. Und ich glaube, sozusagen der Spirit, dass diese Aktion, das Bombergate, dass das keine Sache von uns ist, das war, glaube ich, allen klar. Aber ich glaube, man hätte sich eben früher eine Meldung des Vorstands gewünscht, die sich eben klar davon distanziert. Und auf der anderen Seite vielleicht auch ein öffentliches Statement dazu, dass der Vorstand mit Anne Helm im Kontakt steht und an der Aufarbeitung dieses Dings arbeitet. Und das ist halt nicht passiert und das ist eine Sache, die mich sehr gestört hat. Ja, das nehme ich mal mit. Also es ist ja so, dass wenn so etwas passiert, wenn so etwas passiert, dann wird auch immer ganz schnell danach geschrieben, wann distanziert sich endlich der BUFO? Wann kommt dieses, wann kommt jenes? Ich war letzte Woche sehr krank, also mir ging's nicht gut. Ich habe da auch wirklich teilweise auch Sachen wirklich erst einen Tag später einfach wahrgenommen. Insgesamt glaube ich, wir haben am Mittwoch reagiert, der BUFO. Das ist 3 Tage, nachdem diese Gazette das erste Bildchen da veröffentlicht hat. Ja, ich weiß nicht, wie wir es schneller hinbekommen wollen, wenn wir da auch wirklich mit allen Leuten reden sollen. Ich habe Dienstag mit Anne telefoniert und Mittwoch kam unsere Stellungnahme raus. Da finde ich jetzt, ja gut. Ich nehme es jetzt einfach mal mit, dass es noch schneller hätte sein sollen. Dazu fällt mir jetzt eben auch nicht mehr ein, als das, was ich jetzt schon gesagt habe. Ja. Dankeschön. Klaus. Herr Sommerfeld. Ja, schönen guten Abend. Hört ihr mich? Ja. Gut, ich habe eigentlich eventuell mehrere Fragen. Nummer 1, Thorsten, die erste Frage ist, dieses erste Statement, das ihr dann rausgegeben habt, findest du das heute, aus der heutigen Sicht, immer noch so richtig? Nummer 2 ist eigentlich, die Frage hatte ich dir schon auf Twitter gestellt, dass jetzt der Anne, also das Eingeständnis, dass sie das war, über ein Medium der Linkspartei verbreitet und nicht über euch. Ist da irgendwas zwischen euch passiert oder wie bewertest du das? Ne? Und die dritte Frage ergibt sich aus einer deiner Antworten von vorhin. Du hast gesagt, klar, dieses Bombergate und diese Dinge sind eigentlich, die waren jetzt eigentlich bloß ein Auslöser. Wenn du das so siehst, wie siehst du das, seit wann das eigentlich schon so schwelt und welche Probleme dahinter schwelen? Und das mal jetzt wieder anfangen. Ja, jetzt nochmal die erste Frage, kannst du die erste Frage jetzt nochmal ganz kurz anreißen oder nochmal ein Stichwort sagen zu deiner ersten Frage? Ja, aus der heutigen Sicht, also was dir heute bekannt ist, wie du, euer erstes Statement. Achso, ja, unser erstes Statement, da würde ich jetzt nach wie vor so zu stehen. Das haben wir als Bufo gemeinsam verfasst. Da muss man halt eben zu sagen, zu dem Zeitpunkt stand die Aussage von Anne, ich war es nicht, ich bin das nicht gewesen und wir sind der Bufo und kein Standgericht und wir haben im Prinzip, wenn Anne uns das so sagt, wir haben das zu glauben. So, wir haben erstmal diese Aussage und die haben wir, damit haben wir dann letztendlich zu arbeiten. So einfach ist das. Jetzt hilf mir nochmal bei deiner zweiten Frage auf die Sprünge, bitte. Die zweite Frage. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ja. Ja, ja, kein Problem. Die zweite Frage, die hatte ich dir heute schon über Twitter gestellt. Ne? Weshalb das Geständnisstatement von Anne denn nicht über ein Piratenmedium verbreitet wurde. Ja, da musst du Anne fragen. Ich habe das Interview, hat sie mir gestern Mittag zukommen lassen. Und ja, also ich weiß halt gestern Mittag davon. Ja. Das wäre eine Frage, die kann ich dir nicht beantworten, weil das hat Anna so entschieden, das zu machen. Sie hat ein Interview jetzt mit der Jungle World gemacht und das nehme ich mal so hin. Und die dritte Frage, kannst du das nochmal ganz kurz anreißen, bitte? Ja, die dritte Moment, Frage. Sekunde, Klaus. Stopp, kleine Sekunde. Der Olli würde gern auf die Jungle World Frage antworten. Kommst du bitte ans Mikrofon, Olli? So, hört man mich? Ja, sorry Thorsten, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber das ist, glaube ich, von der Reihenfolge her sinnvoll, ne? Okay, geht eigentlich auch ganz schnell. Bei der Jungle World handelt es sich nicht um ein Parteimedium der Partei Die Linke. Das ist ein unabhängiges Blatt. Und ich habe mit Anne darüber gesprochen und weiß von ihr, dass sie mit denen darüber gesprochen hat, weil das an der Stelle diejenigen waren, die ihr direkt ein Volltext-Interview angeboten haben, wo sie halt auch den Platz hatte, entsprechend ihre Sicht der Dinge komplett darzulegen. Das ist eigentlich schon alles. Dankeschön. So, Klaus, jetzt nochmal was war die dritte Frage an den Thorsten? Die dritte Frage war, Thorsten hatte das vorhin angesprochen, dass eben dieses Bombergate und diese Geschichte eben im Grunde genommen nur ein Auslöser war für etwas und dass das jetzt so hochgegangen ist und wie er das sieht, seit wann das im Grunde genommen schwelt in der Partei, ne? Und wie er das sieht, was da überhaupt schwelt, wie er das bewertet und vor allen Dingen noch eine vierte Frage vielleicht dazu, was gedenkt der Bundesvorstand bei dem Berlin-Gate mit dem, ich weiß nicht, wie es mit diesem brennenden Gegenstand gegen eine russische Botschaft, die ich persönlich als noch schlimmer empfinde, dort sich zu positionieren. Ja, Frage 3. Dazu hatte ich ja heute auch schon was geschrieben. Also ich sehe, uns fehlt eine Wertedebatte. Wie lange das jetzt schon spielt? Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Telefonat mit dem Sebastian Nerz. Also er hatte mir schon gesagt, das wäre schon zu seiner Amtszeit ein immerwährendes Problem gewesen. Also es ist jetzt nicht ein Problem, was wir jetzt aktuell erst ganz neu haben, sondern es ist wohl ein Problem, was schon länger existiert. ich glaube, das ist jetzt hochgekocht durch das Fahnengate, das ist jetzt hochgekocht beispielsweise auch durch das, was Anne da gemacht hat, dass es sich jetzt so äußert, ist also für viele von uns wirklich sehr eine Überraschung gewesen, dass es jetzt so wirklich explodiert ist. Ist man sieht ja auch, wie viele Leute heute hier sind, über 300 Zuhörer hier im Mumble. Dass es also wirklich auch sehr viele Leute interessiert und es ist auch sehr viele Leute wahrnehmen. Und obendrein kam ja jetzt auch noch der Orga-Streik dazu, wo man eben auch gesehen hat, da ist jetzt auch wirklich eine Gruppe innerhalb der Piratenpartei, die extrem hilflos diesem ganzen, dem ganzen Gate gegenübersteht. Ja, wo jetzt wirklich das Pudelskern wirklich mal meines Erachtens nach auch angegriffen werden muss. Und jetzt habe ich schon wieder deine vierte Frage. Sorry, jetzt schon wieder hinten rübergekommen. Vielleicht solltest du immer eine Frage nach der anderen stellen. Sorry. Erzähl mal kurz dir eine vierte Frage, nur ein Stichwort. Das Berlin-Gate. Ah, das Berlin-Gate. Das ist eine Geschichte, die ist extrem, ja. Da sind wir aktuell am Überlegen, was wir tun. Wir sind jetzt wirklich am Formulieren eines Briefes an die Botschaft. Auf der anderen Seite ist es für uns jetzt halt eben auch die Frage, wie reagiert jetzt der Landesverband Berlin? Wir sind da in Kontakt, wir reden da mit den Leuten aktuell. Es ist halt eben, wie gesagt, sehr schwierig, das wirklich komplett zu bewerten und da auch wirklich auch für uns eine richtige, die richtige Reaktion daraus abzuleiten. Über die Aktion selber brauchen wir nicht reden. Ich glaube, das ist uns allen klar, diese Aktion selbst, die geht überhaupt nicht. Wir haben, ich glaube, zu keinem Zeitpunkt als Piratenpartei auch nur irgendwie annähernd die Idee gehabt, dass wir unsere politischen Forderungen durch solche Aktionen rechtfertigen wollen oder auch unterstützen wollen. Das hat mit der Piratenpartei überhaupt nichts zu tun. Das muss ich ganz deutlich sagen. Und ich bin kein Freund von großen Rumdistanzieren, aber von diesen Aktionen distanziere ich mich und distanziere auch die Piratenpartei davon. Das ist ganz klar. Was für Reaktionen jetzt kommen, wie wir jetzt weiter vorgehen, darüber beraten wir, darüber berät auch der BUFO aktiv. Wir sind auch wirklich fast alle 2-3 Tage treffen wir uns aktuell und versuchen irgendwie Lösungen für die ganzen Probleme zu finden, die wir haben. Aber es ist halt eben wirklich extrem anstrengend. Auch gerade, wenn man wirklich auch wirklich permanent unter Dauerfeuer steht, einen wirklich auch permanent Leute anrufen. Und wir haben ja das Glück, dass wir eine Piratenpartei haben, die auch immer alles so weit hochkocht, dass es dann auch wirklich durch die Medien gejagt wird. Entsprechend ist dann immer die Zeit, die wir auch opfern müssen, um uns vor den Medien zu rechtfertigen. Das muss man eben auch mal dazu sehen. Und nebenher sind auch noch alle BUFO-Mitglieder, gehen Erwerbstätigkeit nach und ja, das ist halt nicht ganz so einfach. Ich hoffe, ich konnte eine Frage damit beantworten. Ja, danke. Bitte. So, der nächste ist dann der Toddy, der kann aber aus irgendwelchen Gründen nicht sprechen oder möchte das nicht und bittet mich, diese Frage proxymäßig zu stellen. Thorsten, wo sieht der Bundesvorstand die politische Ausrichtung der Piratenpartei Deutschland? Will er das jetzt wissen in Form einer Links-Rechts-Verordnung oder wie? Du, das kann ich dir nicht sagen. Es ist schwierig für mich, darauf zu antworten. Also ich würde mir wünschen, wenn wir so etwas gemeinsam festlegen, und es ist nicht, ich glaube, wäre unheimlich vermessen, wenn der Vorstand hergeht und jetzt einfach mal so per Order dem Mufti sagt, wir sind jetzt so und so. Nein, das hat bitteschön mit Mitgliederversammlung zu tun. Dafür brauchen wir auch einen Diskurs, dafür sollten wir uns wirklich auch mal zusammensetzen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es nichts nutzt, wenn wir uns irgendein Label geben, was wir selbst nicht mit Inhalt gefüllt haben. Also wenn wir uns jetzt mit Worthülsen bewerfen wollen, dann bitteschön. Aber ich finde es immer gut und richtig, dass wir solche Worthülsen erst mit Inhalt füllen und dann zu irgendetwas schicken. Weil auch die Forderung, sozialliberal sich zu nennen, da ist da sind so viele Fragezeichen dahinter. Das ist, ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Muss jeder Landesverband für sich selbst klären und sehe, dass es einige Landesverbände tun. Ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig spannend, uns irgendein Label zu geben. Wir haben, ich glaube, eine Idee und diese Idee finde ich gut und die finde ich sehr stark. Ich glaube an diese Idee der Wissensgesellschaft und Informationsgesellschaft und das, was wir dafür brauchen, um das wirklich auch ans Leben zu bringen, um da auch hinter zu stehen. Das ist ja in unserem Programm schon manifestiert. Also das finde ich auch sehr gut. Aber gut, die Diskussion müssen wir alle gemeinsam führen. Dankeschön, Thorsten. Inzwischen für diejenigen, die das dann nachher nur in der Aufzeichnung hören, die Caro ist auch aufs Podium gesprungen. Grüß dich, Caro. Und ist jetzt völlig überrascht. Dann ist der nächste der Aremdico 91. Sprich. Ja, hallo. Die Wortmeldung ist so ein bisschen als Antwort auf Waspel, was ganz am Anfang kam. Also ich finde es schwierig in der Frage, wie stehen wir dazu, Mehrheitsverhältnisse zu sehen. Auf keinen Fall sehe ich das so, dass wir auf einer Seite irgendwie nur ganz wenige haben und auf der anderen Seite die klare Mehrheit der Partei. Ich denke, warum viele das so kritisch sehen, ist, dass wir alle den Wunsch haben, mit der Piratenpartei politisch erfolgreich zu sein. Und ich denke, viele sehen das so, dass durch solche Aktionen breite Teile der Bevölkerung vor den Kopf gestoßen werden und nicht nachvollziehen können, warum Leute sowas politisch machen. Und deswegen auch nicht wollen, dass sowas irgendwie mit der Piratenpartei in Verbindung kommt. Und ich sehe das so, dass ja, die Anna hat versucht, da privat als Privatperson aufzutreten oder nicht mal als Privatperson, sondern eben anonym vermummt. Aber andererseits hat sie halt als Europawahlkandidatin der Piratenpartei auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Partei. Und die Frage ist halt, inwieweit, da muss sie dann halt selbst für sich entscheiden, wie wahrscheinlich ist es, dass sie da irgendwie ihre Anonymität da aufgehoben wird. Und wenn das halt nun mal so geschieht, dann muss sie irgendwie dafür auch gerade stehen. Und dann muss ihr auch klar sein, dass es dann auch auf die Partei zurückfällt. Und von daher sehe ich das einfach so, dass Anne mit ihrem Verhalten der Partei geschadet hat, auch wenn sie es nicht wollte. Ich sehe das auch so, dass es privat durchaus in Ordnung ist, sowas zu machen, aber wenn man gerade Kandidatin der Partei ist, finde ich das enorm kritisch, mit solchen Aktionen in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ich habe kein Problem damit, dass wir irgendwie vielfältiger sind als andere Parteien und mehr zulassen, aber unsere offiziellen Vertreter in der Öffentlichkeit sollten schon ein gewisses Maß haben, wie sie sich an rechtsstaatliche Regeln halten und da vermummt und halbnackt mit provokanten Sprüchen auf einer Demo auftreten, finde ich, ist da eine Grenzüberschreitung. Und ich finde, dass man da auch durchaus Anne für kritisieren muss und ihr sagen muss, das geht so nicht. Aber gleichzeitig ist natürlich auch das, was sie jetzt aushalten muss an Bedrohungen und Beleidigungen vom rechten Rand, das geht natürlich auch überhaupt nicht. Also das Problem ist halt, wir müssen irgendwie gleichzeitig hinter ihr stehen, aber irgendwie müssen wir auch trotzdem in der Lage sein, sie dafür zu kritisieren. Also ja, mit ihr solidarisieren gegen die Attacken von rechts auf jeden Fall, aber trotzdem hat sie sich aus meiner Sicht in dieser Situation falsch verhalten. Und ich finde, das kommt in der Stellung der Piratenpartei ihr gegenüber zu kurz, gerade auch vom Bundesvorstand. Ja, ich habe meine Meinung zu dem, was Anne gemacht hat, wie sie es gemacht hat, geäußert. Ich finde das respektlos, was sie gemacht hat. Ich finde auch den Spruch nicht okay, weil es einen sehr komplexen Sachverhalt auf sehr etwas Polarisierendes reduziert, was der ganzen Diskussion einfach nicht gerecht wird. Ich bin mir ehrlich gesagt die Frage, ich stelle mir halt eben auch selbst die Frage, was sollen wir jetzt da tun? Sollen wir noch deutlicher reden? Sollen wir noch deutlicher sagen, wie schlecht wir jetzt diese Aktion fanden? Da frage ich mich ehrlich gesagt so, wie extrem wir werden sollen, um uns davon zu distanzieren oder zu sagen, wie schlecht wir das fanden. Wir als Bundesvorstand haben gesagt, dass wir diese Aktion nicht gutheißen, dass wir diese Aktion auch nicht unterstützen und dass wir uns damit auch nicht identifizieren. Und zu dem Zeitpunkt, als wir das gesagt haben, stand noch nicht mal fest, dass Anne es war. Da stand das Wort im Raum, dass sie es nicht war. Und auf Basis dieses Wortes haben wir einfach erstmal diese ganze Situation bewertet und auch ein Urteil darüber abgegeben. Jetzt habe ich heute, also ich persönlich, habe dazu etwas gesagt. Ich habe diese Aktion auch verurteilt und ich habe auch das verurteilt, was sie gemacht hat. Und ich finde, ich bin jetzt nicht in der Lage, dass ich jetzt sage, so, wir müssen jetzt beispielsweise Anne, die ja doch auch eine Vertreterin der Piratenpartei ist und hoffentlich auch noch sein wird, für so eine, ich nenne es mal Dummheit, wirklich jetzt die große Puffkeule zu schwingen. Es gibt ja angeblich schon einen Puff gegen sie und da muss man sich halt eben selbst zurückhalten. Und außerdem sind das dann Dinge auch, die ich jetzt in meinem Statement ausdrücklich nicht berücksichtigt habe, weil das sind Entscheidungen, die der ganze WUFU treffen muss. Weil ich heute in meinem Statement beispielsweise auch nur für mich geredet habe. So, und ja, das wäre jetzt erstmal meine Stellungnahme dazu. Dankeschön, Thorsten. Christoph. So, da ist er, Christoph. Ich muss mich beherrschen. Ich sag's ganz ehrlich. Die Woche über ist in mir so eine Wut, so ein Zorn und teilweise auch so ein Hass hochgekocht. Ein Hass auf all das, was hier momentan an Scheiße läuft. Es ist nicht nur diese eine Aktion. Das geht schon länger. Das geht über ein Fahnengate, was ihr gezielt unter den Tisch gekehrt habt. Das geht über sexistische Äußerungen von einem Mitglied deines Teams, die sich über eine Penisliste geäußert hat. Das geht darüber, dass du dich darüber lustig gemacht hast, wenn Leute gefragt haben, wie stellst du dich dazu? Das geht darüber, dass jetzt mit diesem Bombengate echt der Vogel abgeschossen wurde, dass man sich hier über zehntausende tote Menschen lustig gemacht hat, dass aus dem Dunstkreis, zu dem ja auch du gehörst, Äußerungen kamen, die absolut unter jede Gürtellinie waren. Rassistische Äußerungen, dass ein Mord an zehntausenden Deutschen gerechtfertigt ist, weil es ja bloß Deutsche waren. Und du hast immer versucht, das unter den Tisch zu kehren, das auszusitzen, das zu relativieren. Diese Stellungnahme, die ihr von euch gegeben habt, das war gar nichts, das war eine gequirlte Scheiße, nicht mehr. Kernaussage war, wir stehen uneingeschränkt hinter Anne, die ja das arme Opfer ist. Und du wunderst dich, dass das Ganze so hochgekocht ist und du stellst dich jetzt als Opfer hin? Seit Tagen werden hier Leute, die Aufklärung wollen, als Nazis beschimpft, als brauner Sumpf und als ähnliches, von Leuten aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, die heute auch hier sind. Das ist eine Unverschämtheit sondersgleichen, wie hier mit den Menschen umgegangen wird. Von Leuten, die sagen, wenn mir die Partei nicht folgt, dann werde ich sie zerstören. Ja, genau das passiert gerade. Und wir haben an sich gemeinsame Werte, aber da passt dieser Zirkel nicht wirklich rein. Und genau die machen gerade die Partei kaputt. Mit einem Gate nach dem anderen. Wir haben so viel schon ausgehalten. Wir haben zu so viel schon nichts gesagt, haben es hingenommen. Aber irgendwann ist einfach zu viel. Wir werden nicht warten, dass in 4 Wochen das nächste Gate kommt und in 8 Wochen das nächste Gate und in 16 Wochen wieder eins. Es ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo das Fass überläuft. Und das war jetzt. Und wir werden das nicht länger hinnehmen, dass du und deine Freunde in Berlin, dass ihr ganz gezielt unsere Partei schädigt, dass vor jeder wichtigen Wahl so eine Scheiße passiert, die meiner Meinung nach Absicht ist, und dass du deine Macht im Bufo dazu missbrauchst, diese Leute zu decken. Und jetzt höre ich auf, bevor ich noch mehr sage. Dankeschön, Christoph. Thorsten, ich würde dich bitten, kurz darauf zu antworten, oder also so lange wie du möchtest, darauf zu antworten. Und dann den Olli, weil da auch ja eher direkt angesprochen wird, auch kurz hochbitten danach. Ja, was soll ich dazu sagen? Also in den Ausführungen jetzt von dem Christoph waren also viele Unterstellungen, da kann ich jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, also ich würde es aktiv unter den Tisch zehren, das wären gezielte Aktionen, die vor den Wahlen stattfinden, ich und mein Dunstkreis, also irgendwie, weiß ich nicht, da schwingt so viel Unterstellungen mit drin, wo ich sagen muss, da, wollen wir uns unterhalten oder wollen wir uns hier mit irgendwelchen Gerüchten uns auseinandersetzen? Ich glaube, ganz ehrlich, wer mich und meinen Freundeskreis beispielsweise kennt, weiß, dass ganz, ganz viele verschiedene Leute aus unterschiedlichsten Richtungen drinne sind. Und ich finde diese Unterstellungen, die er jetzt gerade gebracht hat, teilweise infam. Und ich finde das wirklich auch beleidigend. Ich bin ehrlich gesagt nicht gewillt, auf dieser Art von Unterstellungen wirklich auch einzugehen. Wenn ich sage, wenn ihr jetzt sagt, da gibt es wirklich ganz konkret irgendwelche Probleme, die ich unter den Tisch kehre oder ich ziehe irgendetwas ins Lächerliche, dann muss er ganz genau mit dem Finger drauf zeigen, da hast du etwas ins Lächerliche gezogen. Aber so eine Aufsummierung von irgendwelchen vagen Behauptungen, das ist die Art von Gesprächskultur, die ich so nicht akzeptiere. Wenn irgendein Problem auftaucht, zu irgendeinem Zeitpunkt, dann Finger drauf zeigen, sagen, das ist scheiße. Aber diese massiven Unterstellungen, das fällt mir ehrlich gesagt ziemlich schwer, da auch selbst ruhig beizubleiben. Danke, Thorsten. Olli. Ja. Es ist schon manchmal ein bisschen interessant zu hören, was Menschen so über mich hören und über mich reden. Zu Thorstens Vorredner kann ich an der Stelle eigentlich erstmal nur sagen, vielen Dank und vielen Dank, dass du dich selbst geoutet hast. Wer seine Informationen aus einem schnell zusammengeklickten Blog namens Piratensumpf hat, in dem eine Verschwörungstheorie zusammengebastelt wird aus öffentlich verfügbaren Informationen und Unterstellungen und Lügen, das ist schon ein ziemlich starkes Stück. Auf dieses komische Zitat, was da von mir drin steht, bin ich schon mehrfach auf Twitter angesprochen worden. Und ich kann es auch gerne hier nochmal für alle 300 anwesenden Piratinnen und Piraten sagen, nein, ich habe etwas solches nicht gesagt. So, ich distanziere mich von jeglicher Äußerung in diese Richtung, die mir zugeschrieben wird. Vielleicht interessiert das ja. Das ist allerdings gerade eine ziemlich interessante Geschichte, dass hier über mich solche Pseudo-Zitate verbreitet werden und auf der anderen Seite bei Dingen, die eindeutig belegbar sind, gezweifelt wird an deren Echtheit. Ich meine, da gibt's jetzt im Nachgang zu diesem, oder eigentlich ein ziemlichen Kernelement dieses sogenannten Bombergates, den Tumblr, den ihr wahrscheinlich alle gesehen habt. Ich habe ihn mir etwas genauer angeguckt. Und in dem sind Screenshots und Zitate aus Facebook-Kommentaren, Tweets und Mails und belegen, wie heftig Anne in den meisten Fällen von Nazis angegriffen und bedroht wurde. Und da wird teilweise an der Echtzeit, an der Echtheit gezweifelt. Und das finde ich schon ein starkes Stück. Während hier auf der anderen Seite mir solche Zitate einfach so zugeschrieben werden, weil hat man ja im Internet gelesen, muss ja stimmen. Dieses ganze, ich wechsle mal das Thema zu dem zweiten Aspekt, den die mir unbekannte Person, die vor Thorsten gesprochen hat, da eben von sich gegeben hat. Entschuldigung, aber wirklich Berlin-Bashing in dieser Debatte, das ist tatsächlich sehr, sehr billig und auch ziemlich typisch. Wenn man sich nämlich mal in der Parteienlandschaft umguckt, kann man in jeder Partei fragen. Also von CDU bis Linke ist es so, dass der Berliner Landesverband, der jeweilige, immer der unbeliebteste im restlichen Bundesgebiet ist. Und ja, sorry, aber das muss ich nicht ernst nehmen. Dankeschön, Olli. Ich würde darauf hingewiesen, dass dass jetzt hier der Olli extra Redezeit gekriegt hat, was ich nach wie vor richtig finde. Der Christoph kriegt aber jetzt von mir auch eine Minute, um nochmal darauf zu antworten, weil er jetzt auch angesprochen war. Ich hoffe, dass die darauf folgenden in der Redeliste deswegen nicht zu sauer sind und die dürfen mich alle nachher dann schlagen. Nö, ich will dann immer drauf eingehen. Danke dir. Solzke. Hallo, guten Abend. Solzke, bitte. Warum ist der Christoph jetzt nicht da? Weil der Christoph gesagt hat, er wollte nicht antworten. Okay. So, ich verfolge die ganze Geschichte, seitdem sie angefangen hat. Ja, aber du bist später dran. Jetzt erst Solzke, bitte. Du stehst aber, glaube ich, schon auf der Wortmeldungsliste. Alles klar. Solzke. Solzken? Hallo? Ja, jetzt höre ich dich. Okay. Bin ich noch drin? Mein Mumble spinnt manchmal, es tut mir leid. Also, zunächst möchte ich mal sagen, dass ich es ein wenig, ich komme nochmal zum Anfang zurück, da sagtest du, Thorsten, du freust dich über so viele Zuhörer. Schließlich ging es um ein wichtiges Thema. Als es dann darum ging, das Thema zu benennen, war es irgendwie dann doch nicht so konkret fassbar. Und du sagtest irgendwas, finde ich ein bisschen schade. Zum Zweiten möchte ich dem, was Wastel am Anfang gesagt hat, schon recht geben. Du sagtest, es gäbe Werte in der Partei, die irgendwie alle gemein hätten, die alle teilen würden. Ich denke, würde dir insofern zustimmen, als dass ich auch glaube, dass es eine sehr, sehr große Mehrheit gibt. Aber dann sehe ich Menschen, die beispielsweise die freiheitlich-demokratische Grundordnung als braune Soße bezeichnet haben, die es abzuschaffen gelte, obwohl wir uns zu selbiger explizit bekennen. Da würde ich gerne mal wissen, wie du dazu so stehst, zu solchen Äußerungen, ob das vereinbar ist mit unseren Grundsätzen und ob Mitglieder mit einem solchen Verständnis hier auch irgendwie den Platz in der Piratenpartei haben, die sowas explizit auch vorantreiben möchten. Dann finde ich es, ich möchte auch nochmal Bezug nehmen auf die Sache mit Anne, dass du der jetzt zwar explizit gesagt hast, dass du die Aktion scheiße fandest, dass du dich auch davon distanzierst, was ich erstmal gut finde. Und was ich aber schlimm finde an der Stelle, ist dieses Ausblenden der Tatsache, dass Anne euch da scheinbar belogen hat, weil es Gespräche laut Tweets von, ich glaube, Caro war es, wurde heute auch nochmal zitiert, also es scheint ja Gespräche gegeben zu haben. Das heißt, sie hat euch auch scheinbar dann irgendwie belogen oder nicht die Wahrheit gesagt oder geleugnet. Es ist auf Basis dieser Lüge, Nichtaussage, wie auch immer wir es nennen wollen, wieder noch ein Presseartikel in der Taz, meine ich, erfolgt, wo das auch nochmal gesagt wurde. Also es ist ja nicht nur diese Sache mit dem Bombergate jetzt, da sind noch Sachen draus entstanden, wo wir jetzt einfach auch mal in der Presse jetzt ziemlich dumm dastehen, weil wir jetzt sagen müssen, hups, morgen steht dann da, oh, sie war es doch, ja, geil. Und unsere Pressesprecherin fliegt jetzt oder was? So, es hörte ich ja auch schon, dass das irgendwie passieren soll. Vielleicht kann man dazu auch nochmal kurz Stellung nehmen, wessen Kopf jetzt hier rollt. Und dann gab es ja neben dem Presseartikel auch noch das Statement des LV Berlin, in dem auch nochmal was von Mutmaßung zu Annes Beteiligung am Bombergate steht. Also das hat ja, wie gesagt, auch noch seine Folgen gehabt, diese Lüge und jetzt diese Klarstellung. Also wie wollen wir jetzt damit umgehen? Wie will der LV Berlin damit umgehen? Das muss natürlich der selber sagen. Das ist jetzt hier nur so eine Frage in den Raum. Und ja, eine letzte Sache auch nochmal zu dem Bombergate, aber das, ja, ob du da unterschiedliche Meinungstendenzen in den einzelnen Statements der LVs wahrnimmst und ob du da eine Mehrheit gegebenenfalls auch siehst. Aber es war jetzt ziemlich viel. Ich wiederhole das sonst auch gerne nacheinander. Ich war jetzt so schlau und habe noch ein bisschen mitgeschrieben. Also, mit irgendwas, was ich ganz am Anfang an Solzken, ganz am Anfang haben wir gesagt, irgendwas, dann habe ich jetzt, das habe ich einfach nur als Titel genannt für die Aufzeichnung. Mach da jetzt nicht irgendwie zu viel draus, weil wenn ich mir jetzt schnell einen Titel ausdenken soll, da bin ich einfach nicht. Irgendwas ist mir jetzt gerade da eingekommen, als Titel eingefallen für die Aufzeichnung. Darum ging es. Dann braune Soße. Wenn irgendwelche Leute anfangen auf Twitter wirklich beispielsweise auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung in den Dreck zu ziehen und sagen so, das wäre jetzt alles braune Soße, dann haben sie es einfach auch nicht verstanden. Dann haben sie auch diesen Titel der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die gibt es übrigens, da gibt es einen ganz wunderschönen Wikipedia-Artikel drüber, den empfehle ich übrigens allen wirklich mal zu lesen. Die sollen sich mal durchlesen. Das ist eigentlich etwas, meines Erachtens nach, gerade wenn man sich mal wieder darauf beruft, weil auch der Widerstandsartikel als Ultima Ratio in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung genannt wird, schon fast sehr radikal ist, um es mal so zu sagen. Das ist jetzt die braune Soße. Der Taz-Artikel. Was beim Taz-Artikel passiert ist, der hat eine furchtbar schlechte Überschrift, aber ansonsten steht in diesem Taz-Artikel drin, was Anita der Presse gesagt hat und was sie zu dem Zeitpunkt wusste. Und da stehe ich 100% hinter Anita, weil sie im Prinzip der Presse das gesagt hat, was zu dem Zeitpunkt für uns sozusagen als Fakten auf dem Tisch lag, nämlich, dass Anne sich distanziert hatte. Ja, also nicht distanziert, dass sie gesagt hatte, ich war es nicht. So, und das hat sie dem Taz-Artikel gesagt. Und das muss man halt eben auch sehen. Die Journalisten waren zu dem Zeitpunkt schon drauf und dran, dass der Berliner Kurier allen voran, ja, diese kleine Gazette aus Berlin, dass sie gesagt haben, nee, Anne war es aber. Ja, und da müssen wir jetzt nicht uns vor den, über das Stöckchen, was uns die Presse, was jetzt insbesondere uns dieses Berliner Kurierzettchen da, dieses Stöckchen hinhält, da müssen wir nicht drüber springen. Wenn wir die Aussage von einem Mitglied der Piratenpartei haben, dass sie es nicht war, dann ist das für uns erstmal das, wovon wir ausgehen. Ob wir persönlich anderer Meinung sind, das lassen wir dabei komplett erstmal außen vor. Und Anita hat der Taz ja auch einen Artikel gesendet, beziehungsweise es ist ja auch dort verlinkt, was sie dem Taz-Redakteur dort geschickt hat. Und ich finde, da hat sie sich absolut richtig verhalten. Da kann man ihr absolut keinen Vorwurf rausmachen. Und das war Wissensstand, den wir zu dem Zeitpunkt hatten. Das war Freitag, wenn ich mich recht erinnere. Die Statements der LVs, kannst du mir nochmal ganz kurz die Frage dahinter schildern? Was deine Frage ist? Also zum einen habe ich ja explizit nochmal auf den vom LV Berlin jetzt Bezug genommen, aber wie gesagt, da steht halt was von Mutmaßung zu Annes Beteiligung, wo wir jetzt wissen, okay, das stimmt so nicht. Also wie will der LV Berlin da gegebenenfalls mit umgehen? Ist da irgendwie auch nochmal eine Klarstellung oder irgendwas geplant? Weil so das irgendwie so stehen lassen, ist ja jetzt irgendwie auch ein bisschen doof. Und dann, es gab ja so einige Statements zu dieser ganzen Sache und wir hatten ja eingangs so auch diese Frage, gibt es hier irgendwie eine Meinungsmehrheit oder wie auch immer. Also die haben ja auch schon, also für meine Begriffe, gibt es da schon so gewisse Tendenzen. Es gab ja auch durchaus, dazu vielleicht auch nochmal gerne eine kurze Stellungnahme, es gab ja durchaus auch die Bezichtigung als Nazi für gesamte LAFO jetzt, so mal durch die Bank weg aus unseren, von Seiten unserer Piraten, fand ich auch besonders toll und das war nicht nur ein Statement, da wurde das nachhaltig und auch von nicht, ja, nicht ganz unbekannten Piraten in diese Richtung getwittert, was ich auch sehr unschön finde. Und ich finde sowieso, dass diese Bezichtigung als Nazi hier sehr überhand genommen hat und diese Keule oft geschwungen wird. Aber noch jetzt auf diese Statements bezogen, nimmst du da irgendwie gewisse Richtungen wahr und ob du da eine Mehrheit auch irgendwie siehst und ausmachen kannst für dich? So eine Mehrheitsmeinung innerhalb der Partei jetzt zu dieser Bombergate-Sache und zu sowieso diesem ganzen Ding. Das ist schwierig, weil Mehrheiten wahrzunehmen ist unheimlich subjektiv und ich kann natürlich auf meine Filterbubble gucken und je mehr Leute ich mich beleidigen, desto rosaroter wird meine Filterbubble. Es ist unheimlich schwierig, Mehrheiten wahrzunehmen. Es ist unheimlich schwierig, auch wirklich zu empfinden. Man muss wirklich auf Veranstaltungen gehen, mit den Leuten reden, sich da auch ein bisschen umhören. Und das ist ja auch alles Dinge, die ja jetzt kommen. Ich bin ja jetzt auf der Marina am Wochenende, wo ich ja auch mit sehr vielen LAFOs hoffentlich die Gelegenheit haben werde, reden zu können. Wo ich mich übrigens auch schon sehr drauf freue. Zu diesen Statements. Da sind so unterschiedliche, da sind, glaube ich, wirklich unterschiedlich können sie gar nicht sein. Thüringen hat ein sehr ausgewogenes Statement abgegeben, wohingegen zum Beispiel der Landesverband Hessen ein sehr, sehr fragwürdiges Statement abgegeben hat, mit so von wegen Kriegsopfer, Gedenkminute und so weiter. Das sind so Sachen, wo ich ehrlich gesagt so ein bisschen von den Socken gefallen bin, was jetzt zum Beispiel Hessen abgegeben hat. Da sind andere, wie gesagt, es gibt welche dabei, die sind sehr, wirklich sehr mit sehr viel Bedacht die Worte gewählt und es sind andere, die haben wirklich richtig in die Kacke gehauen. Und da raus Mehrheiten zu sehen für uns alle, ist, halte ich, da muss ich mich ehrlich gesagt vor verwahren. Das würde ich jetzt erstmal so mit Nein beantworten. Bezüglich des LV Berlin, ich bin kein Sprecher des LV Berlin, deswegen würde ich das ungern beantworten wollen, weil ich es auch nicht kann. Gut, danke dir und das mit Berlin ist vollkommen in Ordnung, das habe ich auch selber schon gesagt, das müssen die halt für sich dann klären, also da erwarte ich jetzt auch keine Antwort deinerseits. Danke. So, die weiteren Fragenden bitte ich, sich auf eine Frage zu beschränken. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle relevanten Fragen heute im Laufe des Tages noch bekommen. Die nächste Frage hat glücklicherweise diese Eigenschaft. Frage an Thorsten, welche Werte stellen deiner Meinung nach zur Debatte, werden also nicht von allen geteilt, weil du hattest ja diese Wertedebatte angemahnt. Das ist eine verdammt gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Es geht, glaube ich, so wenn ich das wahrnehme, es geht schon ein bisschen in die Richtung, sind wir eher eine proaktiv, also sind wir wirklich eine sehr, sehr, ich will jetzt nicht radikal sagen. Oh, was war das jetzt? Aber es würde es schon fast treffen. Sind wir jetzt eher, sag ich mal so, mit dem, was wir politisch tun, sind wir dort in einem Extrem oder sind wir eher eine gemäßigte Partei? Also einen echten Wert in Form von, es geht jetzt hier um die Freiheitsrechte, es geht darum. Ich glaube, das haben wir in unserem Programm schon letztendlich aufgearbeitet. Und wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es dann eigentlich eher so darum, vertreten wir die Werte, die wir haben, und wir haben ja welche, auf eine eher aggressive Art und Weise, also wirklich nach vorne gehend, wo wir auch provozieren, oder wollen wir das eher gemäßig tun? Und ich glaube, da liegt der Knackpunkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich könnte jetzt natürlich auch vielleicht eine Wertediskussion anführen, inwiefern wir jetzt zu Menschenrechten stehen, was uns der Humanismus sagt und tralala. Aber ich glaube, das wäre nicht zielführend. Ich glaube, dass tatsächlich der Kern des Problems wirklich in der Frage drin steht, halten wir die radikalen Kräfte innerhalb der Piratenpartei aus oder wollen wir uns generell eher als eine gemäßigt agierende Partei verstehen? Und diese Frage, dann ist der Wert eigentlich eher die Art und Weise, wie wir politisch auftreten wollen. Wenn ich es mal so verstehen würde. Und Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Das ist eine ganz wichtige Frage, aber die kann ich nicht alleine beantworten. Die Frage habe ich auch selbst gestellt. Und da würde ich gerne irgendwie mit allen drüber reden, dass wir sagen so, gibt es Wege, das miteinander zu verbinden? Gibt es Wege, wo wir sagen, nein, das wollen wir auf gar keinen Fall? Ja, das müssen wir für uns alle beantworten. Da müssen wir uns fragen, wie wir Politik machen wollen. Dankeschön, Thorsten. Citizen. Danke. Danke auch an den Bufo, der hier heute ist, um die Fragen zu beantworten. Ich hole für meine Frage ganz kurz aus. Im Moment ist ja leider hier eine Massendynamik insgesamt bei den Piraten und auch außerhalb der Piraten, die vorherrscht. Unter anderem fast ein Lynchmob nach Anne, der nach ihrem Kopf direkt verlangt, unter anderem einer Facebook-Hetzseite gegen Anne Helm persönlich, die schon fast 10.000 Facebook-Fans hat, was wirklich einem Lynchmob gleichkommt. Das erschwert natürlich die Debatte, die gemeinsame Aufklärung und die gemeinsame politische Weiterbildung, die ja auch eins unserer Ziele ist, ohne die wir keine Politik machen können. Trotzdem würde ich gern meine Frage in eine ganz positive Richtung stellen, die wir vielleicht auch in der Zukunft schaffen. Und zwar, ob Thorsten, ob du glaubst, dass es möglich ist, dass wir zum Beispiel folgendermaßen reagieren in einer nächsten ähnlichen Situation. Das heißt, es wird eine provokante Aktion gemacht, von der Anne in dem Fall und einer weiteren Aktivistin. Und wir reagieren folgendermaßen drauf. Es war ja so wie eine Parteiaktion, jetzt aber davon mal abgesehen, dass wir uns ja sowieso dazu geäußert haben, also uns auch in Zukunft wahrscheinlich zu sowas äußern werden. Und wir äußern uns in dem Fall so, dass wir die Aktion erklären, dass es eben auf keine Beleidigung von Opfern war, sondern dass es ein Protest war gegen Nazi-Aufmärsche, die in Dresden jedes Jahr stattfinden und nur mit vielen mutigen Antifaschisten gestoppt werden konnten, dass es ein Protest war gegen rechte Geschichtsverklärung, die, wie wir leider sehen, noch recht weit verbreitet ist, und dass es ein Protest gegen Nationalismus war. Und wenn man das so erklärt, geschlossen als Partei, dass das dann wahrscheinlich zu besseren Konsequenzen führt als diese Zersplitterung, die wir jetzt haben. Inzwischen sind ja alle Informationen im Prinzip auf dem Tisch. Unter anderem erklärt auch von Daniel Schwert, MDL aus NRW, von Piraten Berlin, von Anne Helm selbst, um welche Themen es geht, und vor allen Dingen auch erklärt von Piraten Dresden, die dazu sich ja schon lange beschäftigt haben und auch eine eigene Position dazu haben. Und wenn man das alles zusammennimmt und so reagiert, das heißt, es war keine Opferbeleidigung von Anne Helm, sondern es war ein klarer Protest gegen Nazis und gegen Nationalismus und gegen Geschichtsrevisionismus, dass diese Reaktion uns zwar auch Kritik von rechten Hetzblättern einbringt, aber trotzdem wir als Partei geschlossen und vernünftig und mit einer klaren Position dastehen. Ist sowas in Zukunft möglich? Ob wir das als Partei tun, das ist eine gute Frage. Ich kann eigentlich nur sagen, wie ich als Bufo darauf reagieren würde. Ich bin der Meinung, dass wenn wir so etwas haben, das ist, wie du schon richtig sagtest, dass es ganz wichtig ist für uns, die Dinge überhaupt erstmal zu erklären. Weil sehr viele Leute gehen dann wirklich sofort mit ihrer mit ihrer Keule los und sie wissen nicht, worum es geht. Die lesen nur die Überschriften und das geht ja gar nicht und empören sich und machen dann wirklich erstmal einen auf laut. Also diese Kultur, die dahinter steht, der müssen wir etwas entgegenhalten. Jetzt gerade als Bufo müssen wir dann mit extremer Sachlichkeit reagieren. Das ist sehr wichtig. Dass wir dann sehr vorsichtig sind und uns wirklich darauf beschränken, dass wir vielleicht den Sachverhalt mal aufklären, dass wir mal sagen, worum geht es dabei überhaupt und was haben die da überhaupt gemacht. Und solange niemand verletzt wird oder auch wirklich keine Gewalt ausgeübt wird, ja, ist es erstmal noch ein Ding der Meinungsäußerung. Das muss man halt eben auch nochmal sehen, diese Relationen, die dazu kommen, was jetzt in Dresden passiert ist. Ob wir als Partei dazu eine feste Stellungnahme beziehen sollten, da müssten wir jetzt ehrlich gesagt die Partei fragen, wie kriegt man das hin? Ich kann nur für mich reden. Ich bin zwar Sprecher dieser Partei, ich bin der Vorsitzende des Bundesvorstandes und habe das Mandat bekommen oder das Amt bekommen, dass ich das tun soll, aber es fällt mir unheimlich schwer, wenn ich jetzt sagen soll, ich bin jetzt hier der große Zampano und ich spreche jetzt für euch alle. Das ist für mich selbst befremdlich, dieser Gedanke. Aber ich rede für mich und versuche es nach bestem Wissen und Gewissen zu tun. Und ich bin der Meinung, dass solche Aktionen durchaus ihre Berechtigung haben. Insbesondere in diesem ganzen Dresdner Kontext. Aber das zu vermitteln ist unheimlich schwierig, deswegen halte ich mich persönlich davon fern. Darf ich auch was dazu sagen? Hi Caro, ja, man kann dich hören. Grüß dich. Ja, also Entschuldigung für den Aufstand gerade eben. Ja, Technikpartei, ihr wisst das schon. Also, ich habe eine ganze Weile darüber nachgedacht, wie ich genau über diese Punkte jetzt denke. Ich stelle einfach mal ein paar Thesen in den Raum. Ich weiß jetzt nicht, ob sie zutreffen oder nicht, aber so ein paar als Überlegungen. Mal so als Eingangsfrage, hätten wir einen ähnlichen Shitstorm produziert, wenn sich jemand von uns hingesetzt hätte und das Cyberabwehrzentrum der Bundesregierung gehackt hätte? Ich würde mal sagen, nein. Ich habe deswegen so ein bisschen den Eindruck, dass eines der Probleme, weswegen das jetzt gerade so eskaliert ist, also nicht nur jetzt, sondern zum Beispiel auch schon die Diskussion zum Fahnen geht, der Umstand ist, dass wir unsere Außenwahrnehmung so verstehen, dass wir jetzt mehr mit Themen zu Antifa etc. verknüpft werden, als mit den Themen, die wahrscheinlich, also viele, vielleicht sogar die Mehrheit, als unsere gemeinsamen Wertekanon begreifen, nämlich das, was wir gerne mal so ein bisschen als Kernthemen zusammenfassen etc. Also momentan sind wir wahrscheinlich, so wie wir unsere Außenwahrnehmung selber orientieren, diejenigen, die sich eben gegen Nazis auf die Straße stellen, merkwürdige Aktionen machen und dabei auch noch zu Mitteln greifen, mit denen sich nicht unbedingt jeder identifizieren kann. Also Stichwort eben halt auch Molotow-Cocktail. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, gerade weil... Sorry, ich hab mich gerade selber verschluckt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Gut, du nimmst das gerne jederzeit wieder auf, oder? Okay, mache ich. So, dankeschön, Josi. Guten Abend. Ja, nun hat ja Anne heute die Katze aus dem Sack gelassen. Es ist rausgekommen, dass sie uns alle belogen hat. Es war lange eigentlich klar, dass das Ding hätte viel früher veröffentlicht werden müssen. Sie hätte es viel schneller zugeben müssen, dann wäre das auch nicht so hochgepocht. Die Frage, die ich jetzt habe, werdet ihr als Vorstand an Anne die Forderung stellen, politische Konsequenzen zu ziehen? / Rückzug von der Europaliste zu machen. Also wir haben zum einen schon eine Konsequenz gezogen, beziehungsweise wird die noch gezogen werden. Und zwar gibt es ja durchaus, also nennen wir es mal angekratztes Vertrauensverhältnis. Auf der Basis sehen wir es auch nicht mehr als gegeben an, mit ihr noch als Themenbeauftragte zusammenarbeiten zu können. Deswegen wird die Themenbeauftragung zurückgezogen. Inwiefern es darüber hinaus noch Initiativen gibt in ihre Richtung, müssen wir erstmal noch besprechen. Dazu gab es bisher noch keine Gespräche. Danke. Dankeschön, Josi. Nanunana. Hallo. Also was ich einfach nur sagen wollte, ist, dass das Geld nur ein Symptom ist, ist, glaube ich, inzwischen so ziemlich jedem klar. Ich glaube, ein Problem ist einfach, dass viele Menschen oder manche Menschen in diese Partei eingetreten sind, um da Themen zu vertreten, die ihnen persönlich besonders wichtig sind. Und für diese Themen treten sie dann halt mit einer gehörigen Portion Idealismus ein, was dann halt aber ihnen schwierig wird, wenn es dann relativ extreme Ansichten gibt, um das dann halt auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen in der politischen Arbeit. Was ich mir vom Bundesvorstand zum einen wünsche, ist, dass die Diskussion, die es derzeit gibt, nicht ausgesessen wird, sondern dass die wirklich zu Ende geführt wird und dass wir da versuchen, wirklich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und vom Rufo wünsche ich mir halt insbesondere, dass er der Partei dann auch den Rahmen dafür gibt, diese Diskussion tatsächlich führen zu können. Und abschließend habe ich noch eine Frage an den Thorsten. Du hast jetzt gerade eingangs relativ klar gesagt, dass du dieses Foto und diese Aktion an sich ja auch nicht für besonders klug hältst oder nicht besonders gut hältst. Ich kann den genauen Wortlaut jetzt nicht wiedergeben. Was mich dabei dann aber irritiert ist, wenn mich nicht alles täuscht, ist das Foto, das von Anne Helm retweetet worden ist auf Twitter, von dir auch gefafft worden. Da würde mich dann interessieren, warum du das Foto fasst, wenn du die Aktion aber eigentlich nicht gut findest. Ja, also ich faffe Tweets, damit ich es mir merke, weil ich habe nämlich, wie alle, die auf Twitter sind, wir haben ja die Möglichkeit zu gucken, was hat man eigentlich gefafft, ja. Das ist für mich nichts weiter, als dass ich da unter meinen Favoriten einfach Tweets wieder identifizieren kann, die sozusagen an mir vorbei zischen. Ja, ich wollte, mich hat interessiert, wer hat das getwittert, weil Anne hat es ja auch nur retweetet. Und deswegen habe ich das gefafft, ganz normal. So wie alle anderen Leute auch Tweets faffen, um sich die zu merken oder auch hin und wieder mal, weil sie toll finden. Ich finde das sehr bemerkenswert, dass so viel Wert darauf gelegt wird, dass es von Bedeutung ist, was ich faffe. Also, das geht mir manchmal auch nicht in den Kopf, ehrlich gesagt. Na gut. Darf ich dazu noch? Ich glaube, vieles wäre einfacher, wenn Twitter auch Lesezeichen hätte und nicht nur Favstars. Aber das nur am Rande. Was wir als Vorstand auf jeden Fall machen wollen, ist natürlich den Diskussionsprozess nicht abwürgen und nicht aussetzen, sondern durchaus begleiten. Das Problem ist, was wir sehen, ist, wir sind nicht in der Position, jetzt herzugehen, zu sagen, wir geben jetzt konkrete Vorgaben, wie jetzt denn die Diskussion zu laufen hat, in welcher Form, wie diskutiert, wie erarbeitet, ja, etc. Anne verliert auch ihre Beauftragung. So, bitte nicht einfach reinrufen. Es gibt eine Wortmeldungsliste, die wird bedient, indem man mir im Chat im Mumble-Chat etwas schreibt. Und das halten wir bitte ein. Ich versuche, meinen Faden diesmal wiederzufinden. Verzeihung, Caro. Das ist nicht schlimm, da kannst du ja nichts für. Genau, also die Diskussion, die muss wirklich breit geführt werden. Die kann nicht von einem Gremium geführt werden, die kann auch nicht von einzelnen Gruppen geführt werden, die muss breit geführt werden. Und ich möchte mich da sehr zurückhalten, irgendwie zu sagen, pass auf, wir machen hier eine Veranstaltung und da eine Veranstaltung und dann machen wir zwischendrin noch das und das und das ist dann der rote Faden durch den Prozess. Weil ich die Befürchtung habe, dass dann der Eindruck entsteht, durch die gezielte Gestaltung und möglicherweise auch dann damit Einflussnahme auf den Prozess ein Ergebnis mit vorwegzunehmen. Und diesen Verdacht oder auch diesen Eindruck möchte ich nicht erwecken. Deswegen halte ich es für klug, wenn wir als Bufo zwar hergehen und sagen, ja, wir stellen euch Mittel dafür zur Verfügung, wir gucken, dass wir die Leute, die sich bisher schon bei uns gemeldet haben, dann irgendwie mit denen auch vernetzen, die dann noch was dazu machen wollen und sich bei uns melden. Ja, wir sind auch mit dabei und wir stehen für Fragen zur Verfügung und wir stellen euch irgendwas zur Verfügung, was wir eben geben können, Infrastruktur, wie auch immer, und befördern und rufen euch dazu auf, die Diskussion zu fördern. Aber wir können diese Entscheidungen nicht für euch treffen und das hat nichts mit politisch oder unpolitisch zu tun. Wir haben eine eigene Meinung, aber wir können jetzt schlechterdings hergehen und so eine grundlegende Richtungsentscheidung mal eben so aus der hohlen Hand schütteln, nur weil wir der Bufo sind. Das funktioniert nicht. Und deswegen der dringende Aufruf, dass bitte sich wir Piraten melden und das Ding so ein bisschen in die Hand nehmen. Wir begleiten da gern, wir helfen da gern, aber vorwegnehmen können wir das nicht. Oh, Michael Ebner. Herr Ebner, die 17, bitte. Ja, bin ja schon da. Versteht man mich? Jo. Ich hätte jetzt natürlich einen ganzen Haufen Fragen. 6 habe ich mal notiert. Ich würde mich auf eine beschränken. Und zwar, du sagtest, du hast am Tag vorher, also am Sonntag, dieses Interview schon gelesen. Jetzt hat also die Frage ist, hast du das irgendwie zum Beispiel mit dem Landesverband Berlin abgestimmt, dass die wussten, was sie da taten, als sie diese unsägliche Pressemitteilung dort in die Welt gesetzt haben, die jetzt vollkommen lächerlich wirkt? Nein, habe ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass die an irgendetwas schreiben. Hört man mich? Ja, Michael, bei dieser Prägnanz und Kürze der Frage würde ich dich bitten, noch eine weitere Frage zu stellen. Ja, die nächste ist euer erstes Statement da. Du sagst, du hast da eine geglaubt, das irrt dich erst einmal, aber wenn man sich das mit ein bisschen Abstand anschaut, also dann merkt man, sie sagt, sie war es nicht und es erfolgt in diesem Statement keine klare, eindeutige Distanzierung, sondern die Aktion wird eigentlich gerechtfertigt. Also jeder, der halbwegs von 12 bis Mittag denken kann, dem ist sofort klar, diese Sache ist gelogen. Wieso habt ihr da nicht wenigstens dann, als dieses Statement da war und es eigentlich klar war, was da gerade gespielt wird, die nicht mal ins Gebet genommen und habt stattdessen eure Pressesprecherin ins offene Messer laufen lassen? Sie sind jetzt nicht dafür da, unsere Angestellten irgendwie ins offene Messer laufen zu lassen. Das ist, glaube ich, das Letzte, was mir einfallen würde an der Stelle. Ist das ja nicht absichtlich? Also ich sehe jetzt, also es geht um unser erstes Statement. In unserem ersten Statement haben wir gesagt, dass wir diese Aktion nicht gut finden, weil wir davon ausgegangen sind, das müssen wir einfach auch tun als Bufo. Wenn wir, stell dir vor, da kommt jetzt jemand zu dir her und sagt dir, hier, pass auf, das und das, wo du auch nicht Zeuge warst, ja. Ich war das nicht. Dann hast du dem jetzt erstmal zu glauben. So einfach ist das. So, und wir hatten die Information am Mittwoch, Anne war es nicht. Punkt. Da haben wir dieses Statement rausgehauen. Dann können wir sagen, ja, das, was dort passiert ist, das war scheiße. Ansonsten, was jetzt gerade wirklich, wirklich interessant ist, dass ein Mitglied unserer Piratenpartei wird bedroht. Das ist doch eine ganz normale und auch nachvollziehbare Reaktion, die wir dort gemacht haben. Also, Anne hat dann noch ein Statement abgegeben, was sie eigentlich, das hat sie uns gegenüber abgegeben, das haben wir dann das haben wir dann noch darunter gesetzt und damit ist eigentlich, ja, damit war für uns jetzt dann auch erstmal diese Sache im Prinzip soweit okay. Aber man muss sich bitte nochmal vor Augen halten, zu dem Zeitpunkt uns, Anne hat dementiert, sie hat gesagt, sie war es nicht. Das ist für uns dann erstmal so etwas, das haben wir als Vorstand so zu glauben. Das haben wir so nicht zu glauben, sondern das haben wir so hinzunehmen. Und damit haben wir zu arbeiten. Wir können nicht hergehen und sagen, ja Anne, du, schön, dass du es sagst, aber wir glauben dir jetzt einfach nicht. Und das muss man eben einfach auch mal sehen, dass wir nicht irgendwie hergehen können und einfach irgendwie uns Unterstellungen anschließen. Das machen wir nicht. Und das kann ich auch keinem Bundesvorstand empfehlen. Dankeschön, Thorsten. Robert. Ja, meine Frage geht an Caro. Es gibt eine Personaldiskussion mittlerweile in der Piratenpartei, die sehr breit geführt wird. Ich schließe mich da auch selbst mit ein und halte mittlerweile Anne Helm, sowie auch ein Teil des Bundesvorstands, genau gesagt Thorsten, für nicht mehr tragbar. Es steht geschrieben, dass es eine Vertrauensabstimmung im Bundesvorstand gab. Frage an Caro, ist das richtig? Und wie diskutiert ihr das intern? Also, es gab keine Vertrauensabstimmung. Es gab Diskussionen darüber, ob wir, ob einzelne Personen, die massiv in der Kritik standen, das waren ja neben Thorsten unter anderem auch ich, ob wir uns jeweils für irgendwie noch tragbar für den Rest des Gremiums halten, was der Rest des Gremiums zu dem generellen Verhalten sagt, wie wir gerade so in solchen Situationen zusammenarbeiten können, weil es durchaus ja auch belastende Situation für uns war und dadurch, dass wir so persönlich halt auch unter Stress standen, uns intern ein bisschen angegeifert haben, situationsbedingt gewissermaßen. Eine Vertrauensabstimmung, gerade auch so wie sie in diesem fraglichen Blogpost da skizziert wird, hat es nicht gegeben. Ganz abgesehen davon, dass, kleines Detail am Rande, die Abstimmungsergebnisse auch gar nicht stimmen könnten, weil GFN nämlich zum Beispiel auch nicht teilgenommen hat, weil die überhaupt nicht da ist. Dazu möchte ich auch noch sagen, dass wenn wir uns irgendwo, beispielsweise im Mumble, auf zu einer internen Sitzung treffen, dann ist das eine interne Sitzung und das hat seine guten Gründe. Auch Vorstände stehen unter Stress, umgehen, wir müssen uns auch moderieren, wir müssen mit Stresssituationen auch ausgehen. Wir hatten Fälle, wo der Bundesvorstand in solchen Stresssituationen quasi auseinandergebrochen ist, weil es die Leute nicht mehr aushalten. Wir müssen uns fragen, welche Befindlichkeiten wir haben, und das wollen wir nicht in der größeren Öffentlichkeit tun, weil wir auch geschlossen agieren wollen, weil wir geschlossen auch sein wollen. Und das, wenn es jetzt so wäre, dieses Zerren von Internas, die wir uns auf der internen Liste machen, wo wir uns moderieren, wo wir uns auch gegenseitig fragen, wie geht es euch und so weiter und so fort. Wenn das nach draußen getragen wird, dann können wir wirklich, dann laufen wir Gefahr, wieder in die Situation zu kommen, dass wir einen zerlegten Bufo der Öffentlichkeit präsentieren. Und ich glaube, das bringt uns allen nichts. Also ich finde diese Mutmaßung und jetzt auch diese Frage, dass du direkt Caro fragst und nicht mich, das finde ich so ein bisschen so, verstehst du, das ist nicht korrekt. Wenn wir etwas Internes machen, wenn wir jetzt auf der internen Sitzung sind, dann hat das auch intern zu sein. Aus guten Gründen, meines Erachtens nach. Dankeschön. Harry. Man hört dich nicht. Man sieht, dass du reden möchtest, aber man hört dich nicht. Harry, man hört dich nicht. Tut mir leid. Während der Harry versucht, sein Mikrofon so zu machen, dass man ihn hören kann, Vaku, bitte. Er muss rein und raus und rein. Hoffentlich hört das. Macht ihr das bitte mal im Chat da miteinander direkt? Oder der Harry kommt zum Olli. So, ich bin jetzt beim Olli. Ah, das ist das. Mach mal. Gut. Erstens, zu dem Thema, warum hat Anne geschwiegen? Warum kann man Anne noch glauben? Es ging um eine ganz spezifische Anti-Nazi-Aktion. Neonazis in Berlin haben ihre Adresse. Es ist ziemlich nachvollziehbar, dass es ein außergewöhnlicher Vorfall war. Gut, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir tun jetzt hier alles so, als wären wir hier zu irgendeiner gearteten Wahrheitsfindung. Aber das ist doch eigentlich Quatsch. Und beispielhaft lässt sich das auch erklären an dieser Molotow-Cocktail-Geschichte. Die Berliner Polizei hat auf Nachfrage mehrmals gegenüber Piraten klargestellt, dass es keinen Molotow-Cocktail gab. Das wird dann auf Twitter immer höhnisch kommentiert im Sinne von, ja, ist ja trotzdem schlimm und ihr wollt das nur kleinreden. Und 3-4 Stunden später reden die gleichen Personen wieder von einem Molotow-Cocktail. Also Leute, es geht hier nicht um die Vorfälle. Ich bin dafür, dass wir uns das als Landesverband auch nicht weiterbieten lassen. Darf ich eine kurze Rückfrage stellen? Ja, klar. Also tatsächlich wirklich nur zur Sache. Ich habe das hier auch nur als Molotow-Cocktail irgendwo mitbekommen, deswegen habe ich es vorhin auch so benannt. Was war es denn eigentlich? Das kann ich selber nicht sagen. Die Berliner Polizei hat gesagt, es war kein Molotow-Cocktail. Okay, da gibt's jetzt hier direkt um mich rum Sachen. Ja, gut, tut mir leid. So, das war dann diese Kommunikation. Vaku. Ja, danke. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe mir eigentlich was ganz anderes vorgestellt, als es hieß, wir müssen reden. Weil, ich habe Freunde, Bekannte, Familien, Kollegen gefragt, diese Aktion in Dresden, das hat eigentlich wirklich niemanden interessiert und das hat auch keiner mitbekommen. Und das ist eigentlich durch unser Twitter so hochstilisiert worden. Und ich dachte, dass wäre eigentlich eine gute Idee, mal darüber zu reden, wie man da vielleicht eine bessere Gesprächskultur reinbekommt oder innerparteilich nicht alles über Twitter austrägt, also ob es vielleicht irgendwelche anderen Möglichkeiten dann gibt. Darf ich? Ja, wenn die Frage jetzt nicht gerichtet war, mach doch. Ja. Also ich zur Wir müssen reden Veranstaltung voriges Jahr in Krefeld wurde das ja schon mal aufgegriffen. Ich habe offen gestanden nicht mehr genau auf dem Schirm, was da rausgekommen ist. Ich habe aber, glaube ich, letzte Woche was Ähnliches schon mal gesagt. Das ist mir letzte Woche ganz massiv aufgefallen. Es wurde irgendwie davon ausgegangen, alles, was auf Twitter läuft, das kommt automatisch irgendwie bei uns an, was aber leider gar nicht der Fall ist. Und das hat einige der Missverständnisse in der letzten Woche auch ganz massiv vorangetrieben, dass irgendwie Informationen gestreut wurden und dann darauf Bezug genommen wurde und das, ja, mächtig kompliziert offen gestanden. Ich hatte da auch offen gestanden große Probleme persönlich, weil ich eben nicht den ganzen Tag vor Twitter sitze und das irgendwie nachverfolge. So gerne ich das eben würde, aber es geht einfach nicht. Also die Frage, wie wir alle erreichen können, ist ehrlich gesagt eine sehr schwierige Frage. Ich sehe Twitter auch nicht unbedingt als das Medium an, über das wir uns immer großartig austauschen sollten, wenn wir uns austauschen. Aber es gibt für einige wohl nur den Weg, mit Twitter-Nachrichten die Kommunikation innerhalb der Piratenpartei aufrechtzuerhalten, was ich sehr schade finde. Ich fände es gut, wenn man wirklich auch, wenn wir da vielleicht dran arbeiten, dass wir eine andere Kultur auf den Markt werfen, dass wir auch andere Möglichkeiten bieten. Aber aktuell bin ich selber da auch ein bisschen ratlos. Weil die Frage ist ja auch die, wenn wir jetzt irgendwelche Umfragen machen, das hatten wir nämlich auch schon mal letztens überlegt, ob wir irgendwelche Umfragen machen können, wo wir alle Parteimitglieder ansprechen, dann ist das ja auch sehr monodirektional. Das heißt, dann hat man keinen wirklichen Austausch, sondern man stellt da eine Frage und dann können die anderen antworten. Richtig erreichen können wir eigentlich irgendwie alle Mitglieder gar nicht. Irgendeine zentrale Mailingliste, die sind ja alle kaputtgespielt worden mittlerweile. Wo ich sage, so ein richtig zentrales Medium, wo wir uns austauschen können, wo wir vielleicht auch eine Diskussion führen können, das ist eigentlich das, was jetzt aktuell fehlt. Weil ich sehe dieses wirklich, dass wir es auch immer gleich wirklich durch die Öffentlichkeit tragen und das auch nur mit 140 Zeichen, das ist ein extremes Problem, was wir haben. Ja, das würde ich so mal doppelt unterstreichen. Das würde dann jetzt auch mit in den Kreis der Probleme gehören, dass ich wirklich auch ganz hoch hängen würde. Uns fehlt ein Kanal, über den wir uns bidirektional austauschen können. Und ganz großes Problem. Ja, danke. Dankeschön. Ich hätte eine Bitte an alle Leute, die was in den Chat posten. Das geht auch ohne halb Meter langen Kasten. Es ist relativ schwierig, das zu verfolgen. Und mir wurde gerade gesagt, dass im Zuhörerraum die Frage aufkommt, warum ab und zu da U221 bitte auch unten. Mir wurde eben gerade gesagt, dass im Zuhörerraum die Frage kommt, warum der Olli ab und zu mal antworten darf. Wenn er direkt angesprochen wird, dann würde ich ihm gerne diese Möglichkeit geben. Wer was dagegen hat, bitte mir sagen und nicht unbedingt unter euch ausdiskutieren, oder? Weil dann erfahre ich es einfach nicht. So, nächster, Dave4K. Ja, hallo. Ja, diese Frage war eigentlich jetzt nicht direkt bombertechnisch bezogen, aber schon auf Julia Schramm so ein bisschen bezogen. Ich habe gerade heute wieder von jemandem gehört, der sich bisher noch nicht gemeldet hat, vielleicht macht es aber noch, dass diese Person nicht nur zum Bombergate sich unsäglich geäußert hat, sondern dass sie halt auch gesagt hat, Freiheit ist brauner Mist und die Suppe muss man auslöffeln. Also wenn ich sowas höre, und das haben hier heute schon einige diskutiert, dann muss ich wirklich sagen, also müssen wir solche Leute da drinnen haben, also muss die da sein, beziehungsweise müssen wir solche Leute um uns haben. Vielleicht ist das ja für solche Leute auch die verkehrte Partei. Das muss ich an der Stelle echt mal mich fragen, weil wenn solche Leute kommen und sowas sagen, das hat ja eine unglaubliche Strahlwirkung, das polarisiert ja ohne Ende. Und es wird hier auch diskutiert, auch wenn ihr beide dann schon lange wieder draußen seid. Und ja, das ist eigentlich meine Frage, was ihr darüber denkt. Ich kenne Julia, ich bin auch nicht sehr glücklich immer mit ihren Äußerungen. Ich finde das auch nicht immer gut. Ich kenne sie jetzt privat, wir reden dann hin und wieder mal drüber und ich denke, das ist, ja, es wäre Julia zu fragen, wie sie damit umgeht, was sie damit rausmacht. Also ich halte es aus, muss man so zu sagen. Ich kenne sie aber auch persönlich. Das ist von daher für mich auch eine ganz andere Ebene. Ich weiß aber auch, dass so etwas nach außen unheimlich befremdlich wirkt. Von daher ist irgendwie gar nicht, kann ich das gar nicht schönreden. Ist eine Sache, muss Julia wissen, was sie macht, müssen wir auch, muss auch jeder gucken. Man muss ihr ja im Zweifelsfall nicht folgen. Um das mal auch so zu sagen. Ihr wird sehr viel Aufmerksamkeit zugeteilt. Das muss jeder für sich selber wissen, wie er damit umgeht. Ich werde ihr nicht den Mund verbieten, werde ich auch nicht können. Und das, dass ich kann mit ihr sprechen und das tue ich auch sehr häufig. Das muss sie selber wissen. Das ist ihre Sache und das muss sie selber machen. Thorsten, ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich gerade mal eine kleine Distanzierung wage. Es wurde ja jetzt in den letzten Tagen häufig diskutiert und angesprochen, von wegen Julia wäre irgendwie in Bufo-Nähe etc. Julia war, ne, war in Thorstens Team. Ich hatte mit ihr nichts zu tun im Zuge meiner Bufo-Arbeit. Ich spreche sie, glaube ich, bestenfalls dreimal im Jahr oder ähnliches. Und ich kann zumindest von Björn sagen, und ich gehe stark davon aus, dass es dann an Bufo mit dir ähnlich geht, auch mit uns und unserer Bufo-Tätigkeit hatte Julia nichts zu tun. Also wenn irgendwie so Sachen daherkommen, wie von wegen sie hat Bufo-Berater oder ähnliches, trifft es einfach nicht. Dazu hatte ich heute aber auch, glaube ich, schon was geschrieben. Sie ist nicht mehr in meinem Team und für das, was sie sagt, muss ich mich nicht rechtfertigen. Was ich dazu denke, manchmal, wenn sie etwas schreibt, ja, ich sehe halt da mehrere Ebenen dahinter. Ich sehe das halt, dass sie wirklich provozieren will. Ich sehe dann, dass sie vielleicht auch jemanden beschützen will, wo sie Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Aber wie gesagt, ich nehme es auch nicht in Schutz. Soll sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Ich bin auch mit Julia so gut befreundet, dass wir uns auch darüber unterhalten können, dass man sagen so, fand ich jetzt nicht so toll oder muss ich jetzt auch nicht hinterstehen. Wir gehen trotzdem noch ein Bierchen zusammen trinken und es ist okay. Aber dieses Verhältnis muss auch nicht jeder haben und muss auch nicht jeder teilen. Ist halt schwierig. So ist das mit diesen Meinungen, die Leute haben. Danke, Thorsten. Der Gero. Ja, ich habe mehr Statement als Frage. Ich bemühe mich, das so schnell über die Bühne zu bringen, wie es geht. Entschuldige mich vor dem Telegram-Stil. Ganz zu Anfang, es kam die Frage auf, wann distanziert sich der Bufo? Ganz einfach, wenn er mit einer Aktion in Verbindung gebracht wird. Auf was als Frage... Entschuldigung, kleinen Moment. Hast du auf einer anderen Stelle geantwortet, eure Antwort hätte noch schneller kommen sollen. Das kann man als Antwort sagen. Es war aber inhaltliche Kritik, auf die bist du nach meinem Empfinden nicht eingegangen. Du hast auch gesagt, Thorsten, du stehst noch heute zu dem Statement, was ihr als allererstes veröffentlicht habt auf eurer Webseite. Das finde ich absolut enttäuschend. Der Zorn gegen den Bundesvorstand entzündet sich nicht an Anne Helm, jedenfalls nicht mehr, sondern an eurer Reaktion darauf. Das, was ihr geschrieben habt, war die schwächstmögliche Distanzierung bei gleichzeitigem Plattformbieten für Anne Helm. Und dieses Statement von Anne Helm ist von vielen als verklausuliertes Ich war es verstanden. Heute wissen wir, dass das stimmt. Du hast heute dreimal gesagt, wir haben das zu glauben, wenn Anne Helm sagt, sie war das nicht. Als Antwort auf Solzken und Michael hast du das eben ausdrücklich nochmal bekräftigt. Ich habe auf meinem Mitgliedsausweis nachgelesen. Da steht drauf, der Besitzer dieses Dokumentes ist berechtigt, sich seines Verstandes zu bedienen. Natürlich gilt auch für Anne Helm die Unschuldsvermutung. Es redet keiner davon, dass ihr Parteiausschlussverfahren oder andere Ordnungsmaßnahmen einleitet. Aber eine reine Schutzbehauptung von Anne Helm ist überhaupt kein Grund für überkorrekte Sympathiebekundungen, wenn es ausreichend begründeten Anlass gibt, dass man ihr nicht glaubt. dass ich werde angegriffen und da sind böse Nazis, die mir was schreiben, ist ein absolut überstrapaziertes Verteidigungsschema. Du wurdest nach Anschlägen und Aktionen auf die russische Botschaft gefragt und deine erste Antwort darauf war Wertedebatte. Erst im zweiten Anlauf hast du es geschafft, ein klares Bekenntnis zu formulieren, dass sowas nicht geht. Du hast gesagt, dass ihr im Wesentlichen moderiert und keine eigenen Meinungen dazu habt, sinngemäß. Sehe ich anders, ich finde, ihr könnt nicht nur moderieren. Du hast in der Auflösung von Christopher Grüner, wo Fahnengeld und viele, viele Tropfen, die in die Fässer gelaufen sind, das Ganze einfach abgebügelt. Ich habe von euch bis heute kein Statement zum Fahnengeld vernommen. Auch da gab es schon Äußerungen, die Ordnungsmaßnahmen rechtfertigen würden. Unter anderem, was mit Körperteile wachsen. Das möchte ich an der Stelle nicht wiederholen. Und dann komme ich auch langsam zum Ende. Als Mitverschwörer von dem Orga-Streik, an dich und an Niki der Hinweis, wenn ihr den Orga-Streik immer noch als eine verantwortungslose Erpressung geißelt, dann habt ihr den Text nicht gelesen oder den Ernst der Lage nicht verstanden. Den Zustand von mir und vielen in meinem Umfeld kann man eigentlich nur noch als emotionalen Ausnahmezustand bezeichnen. Damit ich nach 8 Jahren Mitgliedschaft hier heulend vorm Rechner sitze, mit einem unterschriebenen Ausschlussformular, muss eine ganze Masse passiert sein. Dankeschön. Das ist ja harter Tobak. Also, ich sag's nochmal. Ich weiß jetzt nicht, warum es irgendwie jetzt dargestellt wird, dass unser Statement dort falsch sein sollte oder warum nicht, wenn uns ein Mitglied sagt, dass es nicht war, dann können wir uns auf den Ausweis schreiben, dass wir selber denken können, wie wir wollen. Wir haben das auch ein Stück weit hinzunehmen, dass sie uns sagt. Und wir sind kein Standgericht, wir sind ein Bundesvorstand. Wir haben uns letztendlich daran zu halten, was wir an Informationen haben, die wir auch verifizieren können. Und wir können nicht jedes Mal hergehen, wenn jetzt irgendwie ein Twitter-Storm irgendwie gerade losbricht und uns da auf halbgares Zeug irgendwie ausruhen und sagen so, ach, da wurden jetzt aber von 10 Leuten, wurde jetzt aber gleichzeitig behauptet, dass du das bist. Und deswegen bist du jetzt auch schuldig und tralala. Nein, wenn wir das Wort von jemandem haben, dann haben wir darauf zu antworten. Zu dem Orga-Streik. Da habe ich auch in meinem Statement heute auch schon gesagt, ich finde das nicht gut, aber ich kann es verstehen, warum er es gemacht hat. Dieser Orga-Streik war meines Erachtens nach etwas, was unheimlich kritisch ist, weil wir dafür einstehen, die Piratenpartei steht dafür ein, dass wir Infrastruktur zugänglich machen wollen. Und sich dann hinzustellen, einen Streik zu beginnen, diesen Streik nicht anzukündigen und diesen Streik dann auch nicht mit irgendeiner wirklich vorher vielleicht, wenn nicht dann, Aussage zu beginnen, sondern einfach hier, Streik und dann die Forderung. Das ist selbst auch bei Gewerkschaften nicht üblich. Das ist auch so, diese Art von Streikform ist so nicht üblich. Man sucht, bevor man streikt, ein Gespräch, damit man sagen kann, was man will, was das Problem ist. Und das ist halt eben wirklich nicht gelaufen. Und uns dann die Arbeitsmittel zu nehmen, das ist einfach nicht korrekt. Aber ich habe auch geschrieben, dass es okay ist, wenn ihr das so macht, dass ich da Verständnis für habe und dass euer Anliegen auch ein richtiges ist. Nehmt das doch mal zur Kenntnis. Und das fände ich auch irgendwie gut, wenn auch von deiner Seite beispielsweise irgendwie nicht auf mich zugegangen wird mit so, boah, hier ist, du gehst nicht auf dieses ein, du gehst nicht auf das ein. Ich habe dann das Gefühl, dass du nicht zuhörst, weil ich glaube schon, dass ich den Leuten hier wirklich zuhöre und Aufmerksamkeit schenke und mir auch, ich mache das nicht für mich, ich mache das für uns. Ich will auch eine Piratenpartei haben, in der wir gute Politik nach außen tragen. Und ich mag es auch nicht, wenn wir uns hier alle Nase lang mit irgendwelchen Gates irgendwie um die Ohren zu schlagen haben. Ich suche nach dem Kern des Problems, um das lösen zu können, weil ich wirklich ganz viele Leute auch in meinem Freundeskreis haben, die wirklich eigentlich nur daran interessiert sind, Politik zu machen. Und sie machen auch sehr gute Politik. Und ich finde, wir graben uns selbst auch ein bisschen das Wasser ab, wenn wir uns immer wieder mit diesen Gates auf uns selber konzentrieren und uns selbst und unsere eigenen kleinen Problemchen durchs Dorf tragen. Ich fände es gut, wenn wir beispielsweise Ruhe hätten, wenn wir auch Spaß bei der Arbeit hätten, wenn wir coole Aktionen machen, wenn wir wirklich politische Aussagen machen, wenn die auch irgendwie ankommen. Aber ich habe persönlich das Gefühl, dass es einigen Leuten, dass die sich da drin gefallen, dass alles, egal was passiert, wirklich, dass sie das bis zum wirklich Maximum eskalieren, damit es dann auch wirklich auch möglichst jeder wahrnimmt. Wir haben wirklich große Probleme und die müssen wir in den Griff kriegen. Und die kriegen wir nicht in den Griff, indem wir uns gegenseitig hier Vorwürfe machen und indem wir uns gegenseitig auch halbgares Zeug unterstellen. Das geht einfach nicht. Fertig. Ich würde auch gerne was dazu sagen. Also konkret auf das Statement bezogen, was letzte Woche dann für uns rauskam. Ich bin im Nachgang auch nicht glücklich mit diesem Statement. Es war zu dem Zeitpunkt aber irgendwie das, was wir machen konnten und was wir, was zu dem Zeitpunkt uns richtig erschien. Das Ding ist, also zum einen hat es eine rein zeitliche Komponente schon. Also bei uns schlug das ja erst am Dienstag so richtig auf, tatsächlich. Also vieles lief ja zwar über Twitter und vielen schien wahrscheinlich das meiste schon relativ früh relativ klar gewesen zu sein. Das war bei uns aber gar nicht so sehr der Fall. Zum einen, wie gesagt, kam die Info erst relativ spät bei uns an, dann war Anna auch nicht zu erreichen, um überhaupt irgendwas zu verifizieren, dann ist es halt auch ein relativ heikles Thema, dass wir uns intern auch erstmal abstimmen müssen. Also der Bufo ist ja nicht nur eine Person und wir ticken auch nicht alle gleich, wir sind 7 relativ unterschiedliche Personen, die, und das ist das eigentlich große zeitliche Problem gewesen, auch noch arbeiten gehen. Das heißt, eine Abstimmung darüber kostet Zeit und diese Zeit, ja, haben wir in dem Moment einfach gebraucht, weil es schon logistisch kaum möglich war, irgendwie schneller zu reagieren. Es ist halt relativ schwierig. Wir haben ja auch am Dienstagabend, wo wir eigentlich Statement schreiben wollten, auch noch dann 2 Stunden lang Fragen beantwortet, was natürlich dann auch noch, also nicht, dass ich das jetzt irgendwie angreifen möchte, bitte nicht falsch verstehen. Was uns aber natürlich dann auch noch Zeit gekostet hat, die wir für das Statement hätten verwenden können. Und das hat das Ganze natürlich relativ schwierig gemacht. Dazu kam, dass auch mögliche Reaktionen darauf von uns relativ schwer einschätzbar waren und wir immer noch so ein bisschen wir die Hoffnung hatten, dass wir zwar sagen von wegen, ja, das war keine Piratenaktion und möglichst wenig Öl ins Feuer gießen. Gerade auch, weil eben zu dem Zeitpunkt dann auch immer deutlicher wurde, dass Anne von außerhalb der Partei, von Individuen außerhalb der Partei eben massiv bedroht wurde und wir nicht wollten, dass irgendwie wir implizit oder explizit oder wie auch immer mit dem Finger auf sie zeigen und sie damit noch mehr ans Messer liefern. Also das war der Hintergedanke dabei. Die Eigendynamik haben wir leider völlig falsch eingeschätzt zu dem Zeitpunkt. Und würde ich nochmal in eine Situation stecken, würde ich es wahrscheinlich wieder so machen. Im Nachgang, ja, klar. Ich meine, ich fand die Aktion persönlich auch scheiße, ganz ehrlich. Es war so, das geht irgendwie, ja, also war einfach völlig daneben. Und ich hätte das irgendwie auch gern deutlicher gemacht, hatte in dem Moment aber auch echt die Befürchtung, dass damit machen wir Anne noch mehr zur Zielscheibe, als es ohnehin schon war. Und das war wiederum was wir dann auch nicht mit uns ausmachen konnten. Was den Orga-Streik angeht, also ich habe am Donnerstagabend echt gedacht, ich bin im falschen Film. So gerade in dem Moment, in dem wir dann runtergezogen wurden und dann Sokrates, haben wir gesagt, dass wir uns gerade drum kümmern. Und aber ja, kam halt nicht überall an. Also wie gesagt, nochmal zurück zum Donnerstag. Ich habe das, als ich das mitbekommen hatte, habe ich dann auch irgendwie so ein bisschen gedacht, ich bin im falschen Film. Ich kann es aber offen gestanden echt nachvollziehen. So eine Situation so dastehen und irgendwie überhaupt nicht mehr wissen, was man machen soll, weil alles völlig schief läuft und völlig aus dem Ruder läuft, konnte ich echt gut nachvollziehen. Ich habe an einem Freitag auch ein paar Mal mit, zumindest einmal mit Marc telefoniert und ich weiß gar nicht, mit dem noch X-Pack hat uns noch ein bisschen ausgetauscht. Ich weiß es von anderen Piraten, von Marina zum Beispiel, die auf die Pets angewiesen war. Es war natürlich es hätte elegantere Lösungen geben können dafür. Aber ich glaube, das hätte die Situation auch für die Initiatoren jeweils nicht hergegeben, einfach. Deswegen verstehe ich schon. Dankeschön, Caro. Ich wurde aus dem Zuhörerraum gebeten, zu sagen, dass während Gero geredet hatte, irgendwie sehr, sehr viele Plus-Einse durchliefen, so im Gegenwert von 100 oder mehr. Nur für die das jetzt hier nicht gesehen haben, Podium und Mikrofon. Ich gehe einfach davon aus, dass diese Information korrekt ist. Nächster Harlekin. Moin, ich hoffe, man hört mich. Ich nehme eine Frage ganz vom Anfang auf. Da hatte Thorsten gefragt, sollen wir noch deutlicher werden? Ja, zum Teufel, das sollt ihr. Diese Aktion hättet ihr von Anfang an als überhaupt nicht zulässig beurteilen müssen. Es geht gar nicht darum, ob ihr zu dem Zeitpunkt glaubtet, dass Anne das war oder nicht. Ihr habt euch nicht richtig distanziert, sondern ihr habt so ein Mischding gemacht, weil ihr irgendwie nicht genau wusstet, was ihr machen sollt. Das war der erste Fehler. Dann höre ich jetzt hier aber gerade, ihr glaubt Anne. Wenn ich mir so angucke, Gürtel, Tattoo, Augenpartie, Statur auf den gesamten Bildern, es tut mir leid, so viele Indizien gegen eine reine Aussage, ich würde da ja irgendwie zu den Indizien tendieren und sagen, okay, da prüfe ich doch mal ein bisschen weiter. Aber auch das schafft ihr hier gerade irgendwie nicht. Wenn ich mir dann angucke, Thorsten sagt, er kennt Julia Schramm und kann mit ihren Äußerungen umgehen. Ähnlich wird es auch für Anne gelten, die sicherlich viel Tolles gemacht hat. Aber ganz ehrlich, solche Aktionen sind schädigend für die Partei. Und nur weil Thorsten damit umgehen kann, heißt das nicht, dass die Partei es kann. Und als Vorstand muss er dann auch daran denken, für die Partei zu handeln und Ordnungsmaßnahmen zu ergreifen. Um das ein bisschen weiter auszuwerten, sind wir bei Werten. Wir brauchen eine Wertedebatte, ja, das glaube ich. Da stimme ich Thorsten voll und ganz zu. Was sind das für Werte? Vielleicht sowas wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Ich habe das Gefühl, dass hier in der letzten Zeit ganz, ganz, ganz viele Leute herumrennen, die den Rechtsstaat eigentlich als was Hinderliches sehen. Gewalt, ja, die kann man durchaus mal ausüben. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn der Bufo sehr direkt sagt, dass er den Prinzipien des Rechtsstaates, also auch dem Gewaltmonopol des Staates, unumwunden zustimmt, ihn nicht einschränkt und ganz klar feststellt, dass jeder, der diese Grundsätze auch nur antastet, in dieser Partei nichts zu suchen hat. Danke. Was willst du? Ja, ich weiß nicht, also das war ja jetzt ein Statement, soll ich darauf antworten oder gab es da in jetzt gab es da auf die Feststellungen am Ende doch sehr gerne. Also ich weiß nicht, wann wir immer ein Statement loslassen müssen oder wann wir uns jetzt. Wir sind eine rechtsstaatliche Organisation, das haben wir auch in unserer Satzung schon festgeschrieben. Wenn wir uns jetzt dazu nochmal explizit bekennen müssen, weil du das jetzt gerade meinst, dann meinetwegen kann ich das hier an dieser Stelle tun. Aber wichtiger ist doch die Frage, wann müssen wir das denn permanent tun? Und wenn ich jetzt mal auf meine Menschenleim auf Twitter gucke, dann darf ich das morgens, mittags und abends mindestens dreimal tun. Darauf reagiere ich. Herr Thorsten, du stellst dich hier der Debatte und weichst ganz klaren Fragen aus. Die Frage lautet, bekennst du dich zum Gewaltmonopol des Staates, zum Rechtsstaat und bist du der Auffassung, dass Menschen, die dieses nicht einhalten, aus der Partei rauszuschmeißen sind? 1 bis 3 ja, die Leute aus der Partei rausschmeißen, die das jetzt nicht automatisch bejahen, das halte ich für schwierig. Das halte ich für sehr schwierig, weil... Reduzier es auf Ordnungsmaßnahmen. Das kann ich dann sagen, wenn sie sich öffentlich dagegen stellen, dann ist das schwierig. Dann reden wir nur über den Tweet von Julia Schramm. Ja. Deutschland verrecke. Das spricht nun so ganz deutlich gegen diesen Rechtsstaat und so. Ja, es spricht gegen unseren Rechtsstaat, aber auf der anderen Seite ist es auch im Prinzip ihre Art, wie sie eine Meinung kundtut. Also darüber jetzt eine Ordnungsmaßnahme herzuziehen, dann müsste ich ganz viele Ordnungsmaßnahmen herbeizaubern, weil unheimlich viele Leute unheimlich viel Mist twittern, den ganzen Tag. Also wenn wir Tweets mit Ordnungsmaßnahmen belegen wollten, dann sieht's bald ganz, ganz dünn aus, weil uns die Ordnungsmaßnahmen ausgehen, so würde ich das jetzt mal sehen. Es ist unheimlich schwierig. Du forderst von mir jetzt ausgerechnet, dass ja, Julia hat da ihre Defizite, um es mal so zu sagen, aber wenn wir anfangen, wirklich mit einem so einer Ordnungsmaßnahme auf einen so einen Tweet zu reagieren, dann müssen wir auf alle Tweets reagieren. Und dann wird es wirklich schwimmen. Ja. Aber gut, danke. Du hast genau das beantwortet, wie ich es erwartet habe. Gut. Darf ich noch was kurz auf dich eingehen? Gerne, Caro. Du hast gerade gesagt, hast vorhin auf die ganze Sache mit dem von wegen Anne glauben und es gab ja genug Indizien etc. Hast du angesprochen, das ist, ja, das ist faktisch richtig. Das Problem ist da auch ein bisschen, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, das Ding von wegen, wie kommt es eigentlich bei uns an? Wusstet ihr eigentlich, dass kein einziges von den Bildern und erst recht keine Bildersammlung, die irgendwie auf digitale Manipulation etc. geprüft worden war, überhaupt an uns geschickt wurde, also so richtig per Mail und so? Das ist wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht so richtig bewusst, aber tatsächlich lief das irgendwie alles so ein bisschen über Twitter und es wurde davon ausgegangen, wir wissen das alles, aber das ist immer ganz schwierig, so eine Annahme zu treffen, gerade bei einem Medium wie Twitter, was eben halt, naja, zum gezielten Abarbeiten von Meldungen, gerade wenn sie noch in großer Zahl kommen, einfach schlecht geeignet ist. Also. Also ich stelle meine Fragen mal als nicht beantwortet dahin, aber ist in Ordnung. Dankeschön. Nächster Stimmbürger. Ich will nicht nerven, aber ich glaube, ich stehe schon ziemlich lang da drin. Ja, du nervst auch nicht, sondern du bist jetzt, glaube ich, an Nummer 8 und jeder kann das in dem Pad, was ich schon mehrfach gepostet habe und wo ich hoffe, dass es immer mal wieder in den Zuhörerraum gepostet wird, nachvollziehen, wie die Reihenfolge ist. Dann war ich doof, entschuldige. Kein Problem. Der Stimmbürger. Nochmal kurz zur Motivation, jetzt relativ lange Redebeiträge und Rückfragen zuzulassen. Solange ich das Gefühl habe, dass es keine Wiederholungen da sind, dass es keine, also dass sozusagen die Meinung des Zuhörerraums oben getragen wird, denke ich, es macht Sinn, das so zu handhaben. Wenn jemand damit nicht einverstanden ist, dann bitte an mich. Und dann werde ich darauf auch reagieren, wenn sich das dann häuft. Bertolt. Also, der Stimmbürger, hallo Thorsten, die zwei Vorredner haben sehr richtige Dinge gesagt. Ich hatte vor circa 4 Wochen nach den gewaltbereiten Splittergruppen in der Bundesvorstandssitzung gefragt. Heute frage ich mal was anderes. Du bist seit knapp 3 Monaten der Bundesvorstandsvorsitzende und hast dir selbst ein Team zusammengestellt, auf welches du vertraust, welche die Partei angeblich kennen. Und trotzdem hattest du uns vorher alle gefragt, was in der Piratenpartei los ist. Wow. Du bist der Bundesvorsitzende und hast die Partei nach innen und nach außen zu repräsentieren. Siehe Parteiengesetz und dein selbstgewählten Geschäftsbereich. Ich glaube, du hast in den letzten Wochen gezeigt, dass du dieses Amt mit den daraus folgenden Pflichten nicht mit den dafür notwendigen Eigenschaften ausfüllen konntest. Ich glaube, es wäre für alle besser, wenn du die Verantwortung dafür übernimmst und zurücktreten würdest. Danke. Ich würde dazu gern was sagen. Dann tust du doch einfach, Caro. Das tue ich mal. Wir hatten spätestens kurz nach Bochum war das mit den Flaggen geht und jetzt auch mit den Diskussionen rund um die um das Baumwollgate und was sich darum noch so entspannt hat, natürlich auch extrem schwierige Situationen, also für uns relativ kompliziert damit umzugehen, weil es ist schon mehrfach dargestellt, sich für uns eben halt nicht so einfach angeboten hat zu sagen, so oder eben so oder eben halt mal genau andersrum. Es ist natürlich relativ kompliziert damit umzugehen und ich bin auch kein Freund davon, personelle Konsequenzen immer noch so relativ nah und ohne ein bisschen Distanz und ein bisschen Zeit zum Reflektieren und auch zum Beruhigen der ganzen Debatte zu fordern. Ich weiß nicht, ob uns das weiterbringt. Also ich denke, ich höre jetzt durchaus schon nicht das erste Mal, hier Thorsten tritt zurück und so weiter und so fort. Ich sehe es halt so, ich habe keine Flaggen aufgehängt im Bochum, Ich habe mich auch nicht hingestellt, mir etwas in Dresden auf den Bauch gepinselt. Ich versuche, die Situation jetzt aktuell in den Griff zu bekommen. Julia ist letztendlich auch nicht mehr aktuell, nicht mehr in meinem Team. Ich finde es etwas extrem schwierig, was mir da jetzt zurzeit alles angehängt wird, mich da auch zu, man ist in so einer permanenten Verteidigungssituation und eigentlich will ich innerhalb des Ladens Dinge nach vorne bringen, Probleme beseitigen. Stattdessen kommt jetzt von einigen Seiten immer wieder, du müsstest dich jetzt für dieses oder jenes wirklich die Konsequenzen tragen und zurücktreten. Ich frage mich, wem ist damit geholfen? Ich sage es mal so, ich werde jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn diese Schwierigkeiten auftreten, nicht die Segel streichen und jetzt einfach vor den Problemen, die wir jetzt aktuell haben, davonrennen. Wenn jetzt aktuell beispielsweise für so ein Riesenkonglomerat keine Lösung mehr sehen, bin ich gerne bereit, mein Amt zur Verfügung zu stellen. Aber aktuell haben wir wirklich sehr viel, was wir klären müssen. Und an dieser Stelle, glaube ich, wenn ich mein Amt räumen würde, hätten wir ein ganz anderes Problem. Und dann hätten wir auch eine ganz andere Öffentlichkeit. Dann hätten wir einen Nachrichtenwert, der uns auch nicht gut tun würde. Deswegen, ich halte es jetzt aktuell nicht für sinnvoll, jetzt zu sagen, ja, der Bufo ist jetzt irgendwie nicht mehr tragbar, weil er, was weiß ich, zu lange krank war, sich zu lange nicht gemeldet hat oder was weiß ich auch immer, halte ich jetzt aktuell nicht für zielführend. Ich nehme es wahr, es gibt jetzt 2, 3 Leute, die das immer wieder in meiner Timeline skandieren, aber muss ich halt eben mit klarkommen, dass ich auch nicht jedem gefalle. Danke, Thorsten. Noch einmal der Hinweis an den Baum. Nein, Leerzeilen ist Aufmerksamkeitshurerei, hilft uns allen nicht wirklich. Bitte einfach unterlassen. So, die nächste Frage war von Jörg zum Thema Zusammenarbeit mit Anne. Das wurde schon beantwortet. Als nächster der Harald. Ja, so, ich bin ja so ein alter Spezialist des Piratenmandats und mach halt mein Ding in der Piratenpartei, habe auch zufällig jetzt in den letzten Tagen ziemlich viel private Dinge tun müssen, deswegen habe ich so gar nicht so viel mitgekriegt, nur am Rande im Mumble, dass es so ein Streik gab und so weiter, ohne dass ich das irgendwie wahrgenommen hätte, aber irgendwie so am Rande doch. Und ich finde das alles sehr lustig, weil ich liebe die Piratenpartei, sage ich ganz ehrlich, und sie ist für mich nach wie vor immens wichtig und ich glaube an die Piratenpartei und ich finde das alles völlig lächerlich, was hier passiert. Okay, lass uns darüber diskutieren, einen Richtungsstreit zu finden, um eben irgendwie uns nach außen besser darstellen zu können. Aber ich sag mal, die Nummer mit Anne. Ich bin ja auch nicht blöde, ich kenne Anne lange und mir war auch sofort klar, als ich das Bild gesehen habe, das ist Anne und da finde ich dann auch einen Bundesvorstand, der das nicht sieht, finde ich ziemlich lächerlich, aber ist mir auch völlig egal, weil ich mache mein piratiges Mandat und dann interessiert mich auch ein Bundesvorstand nicht. Aber ich frage mich wirklich, lass uns doch einfach das Ding machen, was wir machen als Piratenpartei und nicht hier so eine Scheiße reden, Punkt, Ende. Ich würde gerne, wenn ich darf. Ich würde auch gerne, wenn ich darf, aber mach ruhig. Okay, also ich finde es zum einen natürlich großartig, wenn Leute herkommen und sagen, wisst ihr, ich will jetzt nicht diskutieren, ich will arbeiten. Finde ich total großartig, zaubert mir immer ein Lächeln aufs Gesicht und es freut mich auch sehr. Ich denke aber schon, dass die Debatte, die wir führen, also zumindest die Debatte, die dahinter steckt, nämlich diese Diskussion von wegen, was sind wirklich unsere gemeinsamen Werte, wie wollen wir Politik machen, sind wir mehr Partei, sind wir irgendwie eher Aktivisten, welche Mittel wollen wir wählen, um Politik zu machen, etc. Die Diskussion ist definitiv wichtig und die haben wir im Grunde auch eigentlich viel zu lange nicht geführt und ich würde jetzt irgendwie tippen und behaupten, dass wir da so irgendwie seit 1,5 Jahren drauf zusteuern, aber aufgrund der Bundestagswahl etc. keinen Kopf dafür hatten und die Heftigkeit, mit der das gerade jetzt losbricht, also das hat sich ja schon am Farngate entzündet, aber jetzt immer noch deutlich mehr, ist ein Zeichen dafür, dass diese Debatte ganz, ganz dringend geführt werden muss. Und ja, als nächstes kommt Europa, weil das ist richtig, aber länger können wir uns nicht vor uns herschieben. Also die müssen wir jetzt anstoßen, die müssen wir führen und die müssen wir bereit führen. Wenn es natürlich Leute gibt, die sagen, ich kann auch neben dieser Debatte arbeiten, ich hoffe sehr darauf, denn wir haben zu tun, das ist richtig, aber ich möchte es nicht als irgendwie lächerlich und ähnliches abtun, es ist extrem wichtig für uns. Also wir sind eine relativ junge Partei, wir sind noch quasi in einer Entwicklung und das ist eine ganz, ganz, ganz grundlegende Richtungsentscheidung oder eine, ich will nicht sagen Richtung, weil es immer so klingt, als können wir nur die eine oder die andere Richtung abbiegen, aber das ist eine ganz grundlegende Entscheidung für uns, auf welches Wertefundament wollen wir uns stellen. Dem können wir nicht ausweichen. Ich würde noch mal ganz gerne darauf eingehen, dass du gesagt hattest, wer das Foto gesehen hat, der hat sofort erkannt, dass es Anne ist, der Gürtel und hier und da und tralala. Ich habe es auch gesehen, ich habe es mir auch sofort gedacht, ich habe mir auch sofort die Frage gestellt, ist das Anne, ja oder nein? Die Frage, die hat ja auch sozusagen diese Berliner Gazette sozusagen am Montag mit ihrem Statement auch schon aufgeworfen. Ich sage es aber noch mal. Ich weiß nicht, warum das so schwierig ist. Man muss sich das wirklich doch mal selbst vorstellen. Sein eigenes Kind würde kommen oder so. Du fragst ihn, hast du geraucht? Und dann sagt das Kind, nee. Und du riechst noch sozusagen wie der, du riechst noch sozusagen die Zigarette aus dem Mund. Also, muss ich doch mal bitte in diese Lage versetzen, wie wir jetzt da gestanden haben. Und sie sagt mir, bitteschön, nein, ich war es nicht. Soll ich das ignorieren? Soll ich dann einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen, so, du warst es ja doch? Ich habe mit ihr wirklich sehr lange darüber geredet. Und wenn sie mir sagt, dass es nicht war, dann war sie es nicht. Und also dann nicht, dann war sie es nicht, sondern dann habe ich das einfach so hinzunehmen. Ich bin, wie gesagt, nicht in der Lage, dass ich jetzt ein Standgericht mache. Und ob ich jetzt in meinem Kopf selbst für mich jetzt sage, dass ich glaube ihr jetzt nicht, oder ich das spielt dann in dem Moment keine Rolle. Sie sagt mir, sie war es nicht, darauf muss ich mich dann verlassen. Punkt. Und diese Chance, dass sie es nicht war, die hat es ja zu dem Zeitpunkt gegeben, weil also Mittwochabend kannte ich nur dieses eine Bild. Dienstagabend, Entschuldigung. Da kannte ich nur dieses eine Bild, das, was nämlich in dieser Gazette gestanden hat. Ich finde das, darüber kann man sich wirklich stundenlang noch unterhalten, ob sie es jetzt war oder nicht war, zu welchem Zeitpunkt sie es war und wann man was hätte wissen müssen. Ich finde das aber nicht zielführend. Ich finde, das ist auch nicht irgendwie etwas, was uns wirklich weiterhilft. Weil es auch eher was von Schwurgericht hat. Zu dem eins, von dem wir heute wissen, wie es wirklich war. Also es ist nur mal, möchte ich dieses Statement abgeben, damit man auch mal ein bisschen Verständnis für die Situation bekommt, in der Bufo quasi wirklich sehr häufig reingebracht wird. Wir hören etwas oder wir nehmen etwas von jemandem zur Kenntnis und dann müssen wir uns darüber ein Urteil bilden und müssen das Urteil auch nach außen vertreten. Und es ist halt eben nicht immer einfach, das zu tun. Wir haben uns für die Art und Weise entschieden, wie wir es gemacht haben. Und ich glaube, für jeden anderen, der in unserer Situation gesteckt hätte, wäre das Gleiche dabei rausgekommen. Egal, ob es Thorsten Wirth gewesen wäre oder wer anders. Weil jetzt gerade hier auch der Hinweis kam von wegen, wenn man begründete Zweifel hat, dann sollte man. Das ist korrekt, das ist völlig richtig. Das Problem war natürlich auch in dem Moment gewesen, dass Anne für uns nicht zu erreichen war. Also gerade Dienstag, Mittwoch war es extrem schwierig, überhaupt mit ihr zu sprechen. Und auf der anderen Seite gab es eine ganze Menge berechtigte Forderungen danach, wir mögen uns doch bitte äußern. Und wir standen dann gewissermaßen zwischen den Stühlen. Das ist natürlich nicht glücklich gelaufen und im Nachgang für uns eine maximal beschissene Situation gewesen. In der konkreten Situation, also wenn ich mich darin wiederfinden würde, wüsste ich nicht, ob ich es irgendwie anders machen würde. Also jetzt gut, mit dem Wissen, was wir jetzt gesammelt haben. Ja, wir haben sehr viel gelernt jetzt in der letzten Woche. Aber letzte Woche war die Ausgangsbasis und die Entscheidungsbasis, was wir jetzt machen und welchen Ansprüchen wir denn gerecht werden wollen, für uns halt überaus kompliziert. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch keine andere Möglichkeit. Dankeschön. Ich bitte nochmal die Leute nicht ans Mikrofon zu kommen, wenn sie nicht gerade dran sind. Der nächste, der dran ist, ist der Wastel. und auch in der Chatleiste das mit den vielen Leerzeichen zu unterlassen. Dankeschön. Bastel, bitteschön. Wo ist der Bastel? Der Bastel ist nicht da. Dann als nächstes eine Frage für den Sakulabo. Wie sollen wir als Partei mit einer völlig inakzeptabel gewordenen EU-Listenkandidatin Nummer 5 in den Wahlkampf gehen? Das ist schwierig. Ich hoffe natürlich, dass wir ihr jetzt wegen dieser Aktion nicht gänzlich jede Unterstützung versagen, weil wir haben ja auch noch andere Kandidaten. Warum sollten jetzt andere Kandidaten oder die gesamte Piratenpartei darunter leiden, weil einer mal Mist gebaut hat? Und dann finde ich es eben auch mal sehr, sehr gut, dass wir immer so drüber nachdenken. Das, was eben auch schon gesagt wurde, setzt doch mal diese ganze Aktion wirklich in eine vernünftige Relation. Da ist jemand in Dresden gewesen, hat sich etwas auf den Bauch gepinselt, eine Gazette hat es aufgenommen und irgendwie alle schreien jetzt, die Welt geht unter. Da müssen wir doch mal ein vernünftiges Verhältnis zu dieser ganzen Aktion finden. Da hat jemand eine Dummheit gemacht, hat auch heute geschrieben, dass sie es bereut und würde es auch nicht wieder tun. Und jetzt wirklich wird da der Weltuntergang hergezaubert. Wir haben einen Wahlkampf vor uns und verdammt nochmal, wir könnten uns auch darauf konzentrieren, diesen Wahlkampf zu machen. Wir haben ein Problem erkannt und darum sollten wir arbeiten. Das ist auch höchst vernünftig, wenn wir das tun, wenn wir jetzt also hergehen, dieses Problem auch wirklich bei den Hörnern fassen und damit mal umgehen. Und ob ich jetzt Vorstandsvorsitzender bin oder jemand anderes, die Probleme ändern sich dadurch nicht. Und ich fände es wirklich gut, wenn wir da mal wirklich Dinge in irgendwie vernünftige Relationen setzen. Weil manche Leute reagieren jetzt gerade wirklich ihren Zorn und ihren Frust, den sie auch vielleicht gar nicht so richtig artikulieren können, wirklich auf eine Art und Weise ab, die teilweise auch wirklich ans Unerträgliche grenzt. Ich würde es gerne mal wirklich auf diesen Punkt bringen. Ja, wir sind alles Menschen, ja, wir machen alle Fehler, manche Menschen übersteuern halt mal ein bisschen, aber gleich so heftig darauf zu reagieren, wie es jetzt teilweise auch der Fall war, das ist auch nicht mehr der ganzen Situation angemessen. So, danke. Wir machen ja nicht nur Wahlkampf für eine Kandidatin, wir machen vor allem Wahlkampf für eine Liste und diese Liste beinhaltet natürlich noch mehr Leute. Das Ding ist natürlich auch, die Frage müsste eigentlich Anne gestellt werden, denn letztendlich obliegt es allein nicht ihrer Entscheidung zu sagen, sie kann das und machen und sie will das machen und sie glaubt, dass das auch geht. Die Entscheidung können wir ja nicht abnehmen. Also die können wir ja schon rein faktisch nicht abnehmen, also rein formalistisch, rechtlich, wie auch immer. Und letztendlich ist es ja auch nicht unsere Entscheidung als BUFO, dass sie da ist, wo sie ist, sondern es ist eine demokratische Entscheidung eines Parteitags. Und auch vor dem Hintergrund würde es uns meiner Ansicht nach jetzt nicht wirklich zustehen, herzugehen, zu sagen, hier, pass auf, Anne, wir schließen uns mal eben ein, wir trinken einen Kaffee und dann sage ich dir, dass du zurücktreten sollst. Das funktioniert nicht. Also das Eleganteste wäre natürlich, wenn Anne hergehen würde und sich ähnlich wie jetzt in so einer moderierten Runde quasi also Fragen beantworten und sich den Fragen auch stellen würde. Ich weiß nicht, ob sie das tun will und tun wird. Ich habe sie nicht gefragt. Ich werde ihr das anbieten, Caro. Habe im Moment noch davon abgesehen. Sie kann sich im Moment gerade nicht frei bewegen, ohne dass jemand mit ihr, also bei ihr ist. Alleine geht das noch nicht. Und ich glaube nicht, dass es der richtige Moment ist jetzt gerade. Aber wir können das gerne hier machen. Dann vielleicht aber in einem anderen Format als dieses hier. Nächste Frage an Thorsten. Die Linksradikalen lassen die Muskeln spielen. Eskalierende Fahnengates von Bremen über Bochum bis zum Berlin-Gate. Was glaubst du, welchen Eindruck dein Schweigen dazu erweckt, insbesondere im Blick auf deine Freundschaft zu Julia und ihrem Mann Fabio? Was von dieser Frage ist noch nicht beantwortet? Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Okay, dann lassen wir das mal so, weil ich kann mich eigentlich an alles erinnern, an alle Teile dieser Frage bereits erinnern. Nächste wäre dann Pinny. Moment, Aremdik. Ah, oh, sorry, dann habe ich einen Fehler gemacht. Entschuldige bitte, Aremdiko. Dein Wortbeitrag. Ja, erstmal möchte ich ganz kurz was zum Citizen sagen. Der hat vorhin gesagt, man soll sich von einer von so einer Aktion dann distanzieren, sie dann aber erklären, was überhaupt damit gemeint ist. Nein, wenn das eine Aktion ist, die mit der Piratenpartei überhaupt nichts zu tun hat, haben wir da überhaupt nichts zu erklären, was mit dieser Aktion gemeint ist. Und wir können es auch überhaupt nicht sagen, was mit dieser Aktion gemeint ist und wie das zu verstehen ist, dieser Spruch. Dann zum Zweiten möchte ich auf das Orga-Gate eingehen. Ich sehe das so, dass, dass diejenigen, die sich da beteiligt haben, einfach sich nicht wahrgenommen gefühlt haben in der Partei und auch nicht vertreten durch das, was der Bundesvorstand in seiner Verlautbarung verlautet hat. Ich sehe das darum, dass es eben darum ging, Gehör zu finden und eben eine Botschaft zu senden. Einmal an die Mitglieder, aber auch an den Bundesvorstand. Und ich sehe das nicht so, dass es Erpressung oder Nötigung war. Klar, es ist nicht, müssen eigentlich die Kommunikations- und Infrastrukturmittel die ganze Zeit zur Verfügung stehen, und das war nicht gut, dass sie, das war bestimmt nicht der schönste Weg, dass das auf diese Weise gelöst wurde, aber anders wurde, hatten sie scheinbar nicht mehr das Gefühl, gehört zu werden. Ich möchte aber ganz klar darauf eingehen, dass ich das nicht gut fände, das mit irgendeiner Wenn-Dann-Forderung zu verbinden, weil genau dann wäre es Nötigung oder Erpressung, weil dann würde mit einem empfindlichen Übel gedroht werden. Und da hier nicht gedroht wurde, gibt es hier meiner Meinung nach, so wie es geschehen ist, keine Nötigung oder Erpressung. Dann, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe gewisse Wünsche an die Zukunft. Ich habe den, also ich persönlich, ich hoffe, dass ihr das dann teilweise auch so wahrnehmt und auch an Anne weitergebt. An Anne habe ich den Wunsch, dass sie sich zumindest bei der Piratenpartei entschuldigt, bei den Mitgliedern, dass sie da in irgendeiner Weise Bockmist gebaut hat oder sich auch überlegt, wie es schon von anderen gefordert wird, wurde eventuell von der Liste zurückzutreten. An den Bundesvorstand habe ich die Bitte, dass es den Wunsch, dass es eine Veranstaltung geben soll, eine Relay-Veranstaltung, die müsste auch in irgendeiner Weise beschlussfähig die Möglichkeit haben, Beschlüsse zu fassen, also müsste es wohl ein Bundesparteitag sein, wo man darüber spricht, dass man sich in Zukunft Regeln gibt, wie man nach außen auftritt und was für Regeln unsere Vorstände und Kandidaten nach außen einzuhalten haben und mit welchen Symbolen wir zusammen auftreten und mit welchen Symbolen nicht und welche Aktionen gehen und welche Aktionen nicht gehen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es da klare Regeln gibt, nämlich dass man sich da an rechtsstaatliche Regeln hält und nur Sachen in Ordnung sind, die ganz klar vom Parteiprogramm abgedeckt sind und von der Satzung. Aber scheinbar gibt es da Gesprächsbedarf, wie weit das geht. Und ich bitte darum, auch wahrzunehmen, da eventuell dann auch Ex-Piraten extra zu einzuladen, weil ich sehe derzeit bei den Leuten, die ausgetreten sind, wenn wir von denen nicht wieder einige an Bord holen, dann ist die Piratenpartei heute in keinem Zustand, in dem sie auf die Bundespolitik irgendeinen politischen Einfluss haben wird. Ich glaube, wir brauchen eine innere Erneuerung. Wir müssen Leute wieder an Bord holen. Das fängt an bei Landesvorständen, die jetzt erst direkt zurückgetreten sind. Aber auch schon bei Leuten, die früher zurückgetreten sind. Und deswegen bitte ich, dass man dann auch mit Leuten, die dabei waren und ausgetreten sind, wie Thesales und Kungler und was weiß ich nicht, mit wem noch alles, dass man mit denen redet und versucht zu verstehen, warum Leute austreten und sich nicht mehr von dieser Partei vertreten fühlen, die früher ganz engagiert Piraten waren an vorderster Reihe. Ja. Ich denke sogar, dass wir nicht nur eine Veranstaltung brauchen, sondern im Grunde, um die ganze Diskussion zu führen, auch mehrere Veranstaltungen. Also für mich stellt sich das Problem, was hinter diesen ganzen Diskussionen steht, als relativ komplex dar. Und ich glaube nicht, dass es damit getan ist, dass wir uns einmal für ein Wochenende treffen und das ausdiskutieren und dann die Diskussion aus der Welt ist. Also ich denke schon, dass der Prozess deutlich länger dauert. Und dass das mit irgendwie, also mehrstufig auch laufen muss. Also mehrere Treffen begleiten das hier via Mumble oder auf anderen Plattformen oder ähnlichem. Ich habe jetzt über das Vorgehen noch kein konkretes Konzept, aber ich glaube nicht, dass es mit einmal Treffen getan ist. Ganz abgesehen davon, dass wir natürlich ein Problem haben, mal eben ein BPT auf die Beine zu stellen. Es ist sowohl finanziell als auch organisatorisch ein ziemlicher Kraftakt jedes Mal. Kleinere Veranstaltungen ja, da gern auch mehrere, da bieten sich das Camp zum Beispiel als eine Möglichkeit an, ohne formalen Rahmen, aber als zentrale Anlaufstelle dazu begleiten, gern noch andere Sachen. Aber das braucht ein bisschen Zeit. Also ein bisschen Zeit müssen wir uns dafür geben. Und das ist natürlich auch eine relativ große Herausforderung. Das wird uns Zeit kosten. Die Diskussion würde uns auch eine Menge Kraft kosten. Und irgendwie müssen wir trotzdem versuchen, die durchzuhalten, damit wir hinten raus mit einem Ergebnis rausgehen können, wo wir sagen können, ja, das war jetzt nicht nur irgendwie ein Wochenende lang, sondern das haben wir uns jetzt so über ein paar Wochen, ein paar Monate, meinetwegen ein halbes Jahr ausdiskutiert und das ist gereift und das hat so seine Evolution durchlaufen und damit können wir jetzt auch wirklich leben. Einen Satz wollte ich noch sagen, den ich vergessen hatte, weil Thorsten vorhin gesagt hat, wir müssen für uns selbst entscheiden, wie wir politisch auftreten. Also darauf wollte ich damit eingehen. Ja, wir müssen das für uns selbst entscheiden, aber nicht jeder einzeln für sich selbst, sondern wir müssen das gemeinsam entscheiden. Weil sonst ist es eben so, dass einzelne Aktionen bringen, mit denen sich dann viele nicht identifizieren können, was dann in Austritte resultiert, wie wir es eben in jüngerer Vergangenheit gesehen haben. Darf ich da kurz auch was zu sagen? Wenn ich danach nochmal darf. Ja, ich will nur sagen, die Ursachen, warum Leute austreten, sind nicht immer irgendwie einheitlich. Und weil jetzt irgendwie eine Sache passiert, dann gibt es da ganz, ganz viele Gründe, warum jetzt Leute jetzt hier und jetzt gerade austreten. Ich habe mit Thisalis vor einiger Zeit noch gesprochen. Er war ziemlich angesäuert über dieses Fahnengate und da konnte ich ihm aber allerdings auch nicht wirklich weiterhelfen, weil er eigentlich im Prinzip auf alles Mögliche in dem Zusammenhang wirklich sauer war. So habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Und ich finde es natürlich nicht gut, wenn die Leute austreten. Aber ich kann letztendlich auch nicht sagen, jetzt ich ändere mich und mache alles, dass du austrittst. Es gibt aktuell Situationen, wo wirklich Leute sich sagen, jetzt halte ich es nicht mehr aus. Und das liegt dann auch nicht nur an den Aktionen, sondern ich nehme auch wahr, dass Leute austreten, weil sie beispielsweise wirklich nicht mehr aushalten, was beispielsweise auf Twitter passiert, was dort an Aktionen stattfindet. Und das ist dann nicht nur das, was jetzt der Bufo macht, sondern auch das, was von Piraten kommt. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Und dann einen Punkt festzumachen, warum jetzt die Leute gerade die Segel streichen, ist unheimlich schwierig. Dann würde ich gerne noch etwas sagen. Du hattest gesagt, Orga-Aktion, Nötigung. Orga-Aktion als Nötigung zu bezeichnen, ist natürlich unheimlich schwierig. Ich hatte mit dem gemeint, dass wenn man eine solche Aktion macht, dass man bevor man etwas tut, eine wenn dann Sache aufzeigt, dass das vielleicht besser ist, als wenn man erst später irgendwie einfach eine Sache macht und dann wirklich seine Forderungen stellt. Dass beides in die Nähe der Nötigung gerückt wird, das tut mir leid, kommt aber auch nicht von mir, sondern ich würde eher sagen, das ist dann im Prinzip ein Desaster für uns alle. Und ich hatte aber allerdings auch schon erwähnt, dass ich so etwas als durchaus unter dem Ding abtun kann, das ist menschlich verstehbar und von daher auch verzeihlich. Von daher will ich da jetzt nicht das große Richtschwert schwingen. Das fände ich halt eben auch doof. Also ich kann verstehen, warum die Orga das gemacht hat, was sie gemacht hat. Und ich finde auch, dass wir das alle aushalten sollten. Und ich finde jedenfalls, dass auch das, was ihr fordert, nicht falsch ist. Das ist mal dazu. Und was jetzt die Sache mit den Veranstaltungen angeht, es ist unheimlich schwierig, wenn wir alles in Ordnung, also in Regeln für uns kippen wollen. Wir Wir haben eh schon eine sehr lange Satzung und ich finde, wenn wir jetzt auch noch anfangen, uns Regeln für unsere Öffentlichkeitsarbeit und für unsere Listenkandidaten und wie sie dann aufzutreten haben, geben zu wollen, das ist so ein typisches Programmiererverhalten oder auch so eine typische Programmiererforderung. Wir programmieren uns eine Partei, damit auch ja nichts schief geht. Ich glaube, wir haben immer das Risiko mit Menschen, die wir wählen, und das unterstellen mir ja jetzt auch einige, dass ich ein ganz furchtbarer Mensch bin, dass man jemanden, den man wählt, und man bekommt dann hinterher etwas ganz anderes oder vielleicht einfach nicht, was man gehofft hat. Ich denke, wir müssen auch ein bisschen Risiko eingehen bei dem, was wir tun. Wir müssen auch vielleicht mal lernen zu verzeihen. Finde ich auch eine ganz tolle Gedankenanregung. Aber ich denke, wir können es oder ich weiß, wir können es uns nicht leisten, aktuell wirklich in 3 Monatsrhythmus Parteitage abzuhalten. Dafür fehlt uns schlicht und ergreifend das Geld. Das muss man einfach auch mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn wir jetzt in Zukunft noch handlungsfähige Bufos haben wollen, dann brauchen die auch ein Etat, mit dem sie arbeiten können. Und wenn wir jetzt alles aufbrauchen, dann bleibt für zukünftige Bufos nichts mehr übrig. Das wäre dann ein ganz furchtbares Signal. Also wir versuchen möglichst mit dem Geld, was wir haben, hinzukommen, was wir für das Jahr auch eingeplant haben. Und da obliegt uns auch eine gewisse Sorgfalt. So, das war's. Danke. So, dann probiere ich nochmal an. Also, was die, was jetzt Mandatsträger, Amtsträger etc. angeht. Es ist natürlich wahrscheinlich eher ein ziemlich naheliegender Schluss herzugehen, zu sagen, von wegen, liebe Leute, wir haben hier eine Art Verhaltenskodex, ein paar Regeln, was ihr tun sollt etc. und was ihr vielleicht auch nicht tun solltet. Das Problem ist, das kann natürlich auch relativ schnell in irgendwie ein Korsett verstanden werden und dann eher als Hemmschuh, denn irgendwie als Richtungsweisung verstanden werden. Ich hätte die Befürchtung, dass wir damit wesentlich mehr hemmen und mehr verhindern, als wir letztendlich Gutes bewirken würden damit. Ich bin eigentlich auch der Ansicht, dass irgendwie jeder, der sich für irgendetwas aufstellt und damit ja auch zeigt, dass er Verantwortung übernimmt, sich diese Verantwortung irgendwie auch bewusst ist und entsprechend handelt. Und natürlich auch die Handlungen oder die Konsequenzen der Handlungen abschätzt, die er tätigt, auch wenn er das möglicherweise nicht direkt gleich für die Partei tut. Das, glaube ich, kann ich an sich auch fordern, das könnt ihr alle auch fordern. Und zwar von jedem einzelnen Kandidaten, von jedem einzelnen Amtsträger, Mandatsträger, wie auch immer. Das gehört irgendwo einfach mit dazu. Ach genau, was ich noch sagen wollte zum Orga-Streik zum Thema Nötigung, ich würde da gern so ein bisschen die Suppe in den Tüten lassen und so eine Worte nicht in den Mund, also ich würde es einfach nicht so nennen wollen, es ist so, das dramatisiert es mehr, als ich es irgendwie empfunden hätte und als es für mich schlussendlich auch war. Also das war ein Hilferuf und dieser Hilferuf kam an und der war irgendwie auch wichtig und ich kann durchaus nachvollziehen, sie haben ja selber auch gesagt zu uns auch noch, sie wissen jetzt auch nicht so richtig, ob das der richtige Weg ist, aber sie wissen sich an, das einfach nicht mehr zu helfen. Und an der Stelle will ich jetzt nicht sowas Hartes unterstellen wie Nötigung oder Ähnliches. Das wird der Sache einfach nicht gerecht. Das wird auch der Motivation der Streikenden nicht gerecht. Und da würde ich mich da gerne irgendwie vor sie werfen und sowas irgendwie so ein bisschen abfangen. So. Dankeschön, Caro. Ich stelle fest, es ist jetzt 21:45 und es gibt bestimmt ganz viele Leute, die haben gerade ein Bedürfnis. Ich glaube zum Beispiel, man könnte einen rauchen wollen, man könnte auch was anderes machen wollen. Lasst uns bitte 5 Minuten Pause machen und wir treffen uns in 5 Minuten wieder hier.